Keule, du bist ein Junge, mach ordentlich Krach, spiel auf den Straßen, eines Tages wirst du ein großer Mann sein. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Moin, krasser Text. Was ein Text. Tja, in manchen Fällen hilft halt nur die Königin. Also. Ja, Chris, hallo. Ja, hallo, ich bin auch da, ja. Moin, moin. Und was ist heute für ein Tag? Ich hätte gedacht, ich mache mal was Neues. Dieses Tag, das ist irgendwie, das ist ja eigentlich der Preis seins. Ich hatte mal geguckt. Ich hatte neulich in so einer schönen App, da stand drin, wie die Temperatur heute ist, wie sie vor einem Jahr war und wie sie auf langfristigem Mittel ist. Aber finde ich gerade nicht wieder. Asche auf mein Haupt. Wir alle wissen, dass das heißeste Jahr seit Anfang der Aufzeichnung von heißen Jahren ist, oder? Ich glaube. Darüber Das heißeste sind sich Jahr doch, seit Anfang des Jahres. Oder ja, sind wie? doch alle einig drüber. Ich meine, muss man sich ja nur die Feuer, Glut, Lava-roten Wetterkarten anschauen. Dann wissen wir alle, was uns blüht. Aber ich habe Faktencheck gesehen, dass das alles überhaupt gar kein Problem ist. Also aus irgendeinem Grund ist das kein Problem, dass man da jetzt eine Alarmsignalfarbe verwendet, wo man früher einfach grün hatte. Und so Danke, schöne grüß dich mal. Sonnen, wisst ihr noch, die großen Sonnen dann immer, wenn die Sonne übers ganze Land ging, waren die Leute besonders fröhlich heute. Oh, wir verbrennen. Und dann sind die Leute, man glaubt es kaum, um hier mal eine Überleitung zu machen, ins Freibad gegangen damals. Erinnert ihr Nein. euch noch, als man ins Freibad gegangen ist? Fritten holen am Kiosk und da warten, während man so ein bisschen gefroren hat, weil man noch nass war vom Schwimmen und so. Das großartige Zeiten. Schade, dass das heute in der Form nicht mehr gibt. Ja, das sagt sich auch hier der Deutschlandfunk Kultur. Der schreibt nämlich: Das Wasser funkelt aus dem Becken. Der Geruch von Freibadpommes liegt in der Luft. Für viele Menschen ist das Freibad ein magischer Ort. Ja, Hokus Pokus. Aber Und zwar wirklich. über alle Gesellschaftsschichten hinaus. Das wage ich auch so ein bisschen zu bezweifeln, dass die höhere Gesellschaft da ihre Leute ins Freibad schickt. Es gibt Leute, die besitzen einen Pool oder so. Taucht ein in unsere Sommerreihe über das Freibad. Unsere gesammelten Beiträge findet ihr in der Bio, ja. Genau, was haben Sie hier geschrieben? Das Angebot des Freibades ist: Kommt alle her, ihr seid gleichberechtigt, sagt Matthias O. Löw, Historiker und Freibad-Enthusiast. Und weiter sagt er: Freibäder sind für alle Altersschichten, es gibt Becken für die Schwimmer und das Becken für die Nichtschwimmer. Deswegen ist es für alle Gesellschaftsschichten, oder wie? Und wenn man gar nicht schwimmen will, gibt es Liegewiesen und Imbissbuden. Ist einfach alles dabei in dem Freibad. Ja, und jetzt kommt die Kachel. Die nächste Kachel ist jetzt die Kachel, wo ich darauf aufmerksam geworden bin, nämlich folgende hier. Wenn es an heißen Tagen zu eng wird, kann es aber auch zu Konflikten kommen. Das ist übrigens kein neues Phänomen und hat es schon in den 20er und 30er Jahren gegeben, sagt der Freibad-Experte. Der Freibad-Experte. Früher sei nur weniger darüber berichtet worden. Ach Ja, ich so. sage jetzt mal 20er, 30er Jahre. Es waren das so Zusammenstöße zwischen badenden Kommunisten und badenden Rechten oder was genau ist da passiert? Also, da würde ich gern mehr drüber wissen, bevor ich lache. Also. Es war zu voll an heißen Tagen. Und was zum Teufel bitte ist ein Freibad-Experte? War der in besonders vielen Freibädern oder ist er ein Architekt, der Freibäder geplant Eben hat? war er noch Oder? Enthusiast, jetzt ist er schon Experte. Also Ja, innerhalb von drei Kacheln ja, befördert. von der ersten Kacheln zur dritten hat er seinen Doktor in Freibadologie gemacht, wahrscheinlich. Oder seinen Freischwimmer, je nachdem. Mich erinnert das ein bisschen an Claudia Roth und sie liebt die Konflikte. Ich liebe die Konflikte in der Türkei. Ne? Kann es aber auch Ja, zu aber Konflikten wenn ich kommen, ist mich was so ganz Normales, zurückerinnere, in ne? meiner pubertären Freibadphase, da ist man ja schon da auch hin, weil da die Mädels waren und so. Und ich erinnere mich da an so eine hübsche Okay. Portugiesin in so einem Sie. knallgelben Badeanzug. Sie. Aber das ist ja heute dann auch irgendwann nicht mehr, weil wir wissen, wie es in Freibädern in großen Städten zugeht. Wer will denn da noch irgendwie mit seiner Freundin irgendwie flirten und sich zum Tête-à-Tête treffen oder vorsichtige Annäherungsversuche wagen, wenn da ständig halt irgendwie Randale ist und Frauen da vielleicht sich gar nicht mehr so sicher fühlen. Zusammen. Was war denn in den 40er, 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahren oder in den Nullerjahren? Oder was war da? Haben wir das da einfach unter Kontrolle gehabt? War da was im Wasser oder? Ja, keine Ahnung. Ich habe das auch erst so verstanden, dass das nur in den 20er und 30er Jahren so war. Aber dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und mir gedacht, er meint wahrscheinlich einfach, wo das angefangen hat. Also als Freibäder angefangen haben, hat auch die Randale angefangen. Ja, so würde ich das verstehen, ja. Überzeugend, Matthias, weil dann könnte man auch sagen, an jedem Ort, an dem sich eine größere Gruppe Menschen trifft, wird es über kurz oder lang zu kleineren oder größeren Konflikten kommen. Dann könnte man auch sagen, was weiß ich, schon beim ersten Open-Air-Konzert haben Leute sich um Platz gestritten. Und das ist das dann sel dasselbe, wie wenn hunderte kulturfremder junger Männer meinen, sie könnten irgendwie da ihre patriarchale Gesellschaftsstruktur ausleben an Menschen, die halt eben nicht zu ihrer Gesellschaft gehören, weil ihr Buch sagt, es ist schon in Ordnung, wenn ihr die misshandelt. Ja, schauen wir noch auf die allerletzte Kachel, die sagt, im Inselbad Stuttgart sind deshalb sogenannte Respektlotsen im Einsatz. Oh mein Ziel ist Gott. es, mit Jugendlichen auf Augenhöhe zu sprechen und so Konflikte zu vermeiden. Oder wie Psychodad Ja. sagt, Freibad, Freibad never changes. Haben die bestimmt auch ganz viel Respekt vor den Respektlotsen. Okay. Wenn Sie die Idee bloß am Anfang gehabt hätten, ne? Mit den Respektlotsen in den 20er und 30er, dann hätte bestimmt einiges verhindert. So. Hätte Also verhindert. die DDR hatte solche Respektlotsen. Vielleicht war da Ja. auch weniger Stress in den Freibädern, wenn es welche gab. Das wäre auch Ja. ein guter Weltraumaffentitel. Respektlose gegen Respektlotsen. Ja, dachte ich auch gerade dran. Bist du ein Respektlose oder bist du ein Respektloser? Alle treffen sie sich im Freibad. Sag ich nicht. Zum großen Showdown. Und das Problem ist halt ein Respektlotse. Das Konzept des Respekts ist halt der, dass der entweder gegeben wird oder er wird nicht gegeben. Und dieser Grundrespekt, den wir gelernt haben, den jedem Menschen entgegenzubringen, das ist halt nicht überall auf der Welt so, dass Menschen so erzogen werden. Ganz einfach. Ich habe heute schon wieder gescherzt. Es gibt im Arabischen und in vielen afrikanischen Sprachen offensichtlich einfach kein Wort für Rücksicht, zum Beispiel. Weil ich meine, anders kann ich mir das nicht erklären. Das Konzept existiert einfach nicht. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, was ich am Freitag im Zug nach Frankfurt erlebt habe. Rücksichtslosigkeit vor dem Herrn. Durch die Bank. Das funktioniert halt nicht, wenn man Gesellschaften einfach so zusammenschmeißt und dann sagt, jetzt wird das schon irgendwie, weil da zerbrechen Dinge, die jahrzehntelang gut gelaufen sind. Es gibt dieses schöne Bild da von diesem Cartoon, der in letzter Zeit auf Twitter rumgeht, mit dieser komplexen Konstruktion aus Blöcken, wo der Depp unten den rauszieht, wo gemeinsame Normen und Werte draufsteht. Und da wird schon nichts passieren, ist ja Fortschritt. Und genau das haben wir jetzt hier halt im Freibad symptomatisch. Weil das ein Raum ist, der halt belegt wird von dieser Generation. Das ist ja das Verrückte. Wir haben ja im Endeffekt eine halbe Generation von Menschen aus anderen Ländern hierher gebracht, die alle im Freibadalter sind. Was glauben wir, was passieren wird? Und wer lotst die Respektlotsen? Lao Tse. Leicht. Ja, zu Frankfurt sage ich leider mal nichts. Auch wenn ich ein Frankfurt-Experte bin, kein Frankfurt-Enthusiast, sage ich da mal lieber nichts zu. Respektlosen, die müssen aber auch Arabisch können, oder? Manchmal. Das ist bestimmt hilfreich. Nee, aber die Respektlosen können Arabisch. Oh Mann, Hm. das Ja, kommt schon. die sowieso. Seriösem Journalismus muss die Wirkung seiner Arbeit egal sein. Ein Gastbeitrag von Stefan Niggemeier. Woher kenne ich den nochmal? Der war doch auch so ein Medienfuzzi, ist der von Übermedien. Übermedien, ja, genau. Früher Bildblock, ne, glaube ich. Genau, da kommt der her. Da kommt der her. Ist ja erstmal so eine Überschrift, wo du denkst, als Kritiker der Medien in Deutschland, sieht ja geradezu attraktiv aus. Korrektiv und die Folgen. Ob bei Recherchen über Rechtsextreme oder Zitaten von Donald Trump, Journalisten sollten auch dann genau hinschauen, wenn es die vermeintlich Richtigen trifft, sonst schaden sie sich am Ende. Nee, doch nicht im Spiegel, oder? Wir hatten letzte Woche schon einen halbwegs vernünftigen Artikel in der Taz und jetzt kommt ein halbwegs vernünftiger Artikel im Spiegel von Niggemeier? Ich wette, da ist ein Haken dran. Schauen wir uns den Artikel doch mal an. Also, es passiert nicht oft, dass eine journalistische Recherche eine Massenbewegung auslöst. Viele hunderttausend Menschen sind Anfang des Jahres wochenlang aus Protest auf die Straße gegangen, nachdem das Medium Korrektiv über einen Masterplan gegen Deutschland berichtet hatte. Masterplan gegen Deutschland. Aha. Ein Plan, wie Millionen von Menschen aus Deutschland vertrieben werden können, Ausländer, aber auch Deutsche mit Migrationshintergrund, entworfen von Rechtsextremisten in Potsdam, angeblich gemeinsam geschmiedet mit Konservativen und AfD-Leuten. Es war vermutlich nicht nur dieser Artikel, der die Leute auf die Straße brachte, das war eher der Auslöser, der Moment, in dem es vielen Menschen reichte. So eine Art hier Erzherzog in Sarajevo oder was. Weil es überfällig war, gemeinsam ein Zeichen zu setzen gegen die wachsende Gefahr von rechts außen und für eine tolerante, weltoffene Gesellschaft. Grüße gehen nach Großbritannien. Sie steckten einander an. Je mehr es wurden, umso mehr wurden es. Großartiger Satz, Herr Niggemeier. Je mehr es wurden, umso mehr wurden es. Verrückt. Ich weiß, was du sagen willst. Der Satz ist trotzdem Kackdreck. Es waren Demonstrationen, die wichtig und wertvoll, ich merke schon, das wird nichts mit dem vernünftigen Artikel, die wichtig und wertvoll waren, weil Menschen erkannten, dass sie nicht wenige sind. Doch, die waren ganz wenige. Ich habe sogar in manchen Fällen nachgerechnet und in kaum einer Stadt sind wir über 1% der Einwohner gekommen. Meistens war das so bei 0,3, 0,4% der Einwohner der Stadt, die da demonstrieren gegangen sind. Du erinnerst dich an Demokratie, Stefan. Dass sie nicht alleine waren mit ihrer Wut und ihrer Angst, nicht zuletzt auch Menschen, die selbst von den Ausweisungsplänen und Fantasien der AfD und ihrer Verbündeten betroffen wären. Also Menschen ohne Aufenthaltsstatus, Menschen, die kriminell geworden sind, Menschen, die islamistische Extremisten sind, habe ich jemanden vergessen? Ich glaube nicht. Warum genau sollen die sich gut fühlen, Stefan? Ich weiß es nicht. Ich muss schon bezahlen dafür, dass die hier leben. Warum muss ich jetzt auch noch dafür sorgen, dass die sich gut fühlen? Kann an einer Recherche, die so viel Gutes auslöst, etwas schlecht sein? Tatsächlich hat der Text, den Korrektiv am 10. Januar über das Treffen veröffentlicht hat, einige Probleme. Er produziert die schlimmsten möglichen Assoziationen, indem er eine Verbindung zur Wannsee-Konferenz herstellt, die 8 Kilometer entfernt stattfand und auf der Nazis die systematische Vernichtung der Juden planten. Aber er liefert nur wenig konkrete Belege, was in Potsdam tatsächlich genau von wem geplant wurde. Er arbeitet viel mit Interpretationen, Zuspitzungen und Meinungen und an entscheidenden Stellen, wie der Frage, ob auch grundgesetzwidrige Ausweisung von deutschen Staatsbürgern geplant wurde, widerspricht er sich anscheinend selbst. Es ist bezeichnend für die Unklarheit, die der Text produziert, dass hinterher das Wort von geplanten Deportationen die Runde macht, von dem sich Korrektiv dann selber distanzierte, nachdem die Redaktion exakt jene Vokabel zuvor zur Ankündigung des zeitnah angekündigten zugehörigen Sachbuchs verwendet hatte. Dann wird gesagt, ja, also dass halt die Mängel des Textes nicht besprochen worden sind, auch nicht bei der Preisverleihung, für die Korrektiv jetzt den Leuchtturmpreis vom Netzwerk Recherche bekommen hat, Leuchtturmpreis. Leuchtturmpreis, ich ja, das kann war eben das, noch was wir letzte Woche uns angeschaut haben. Das war auch von Netzwerk Recherche beim NDR, diese Geschichte genau. Mit dem Leuchtturmpreis. Und jeder, der da mehr drüber wissen möchte, über die Recherche, kann gerne auch nochmal die bunten Fische der Investigativsee schauen, einen unserer Sonderstreams aus den letzten Wochen. wo der Jean von Correctiv uns nochmal erklärt, wie geil er die James Bond-Nummer da eingefädelt hat und was er für ein geiler Louis ist. Man kann bei einer kritischen Betrachtung zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, welche Mängel der Korrektivbericht tatsächlich hat oder nicht. Aber brisanter ist die Frage, ob eine solche Auseinandersetzung überhaupt opportun wäre. Wenn man davon ausgeht, dass die Gefahr von rechts real ist, ist es dann richtig, eine Berichterstattung zu kritisieren, die Menschen für diese Gefahr alarmiert und sie mobilisiert. Haben manche linksliberale Medien auch deshalb mögliche Probleme mit der Darstellung nicht größer thematisiert? Ja. Journalismus, der mit zweierlei Maß misst, bekommt ein Problem. Er riskiert seine Glaubwürdigkeit und läuft Gefahr, als bloßes Spiegelbild der sogenannten Alternativmedien wahrgenommen zu werden, die sich als wahrhaftiger verkaufen, aber deren Wahrheit meist doch nur Ideologie ist. Und das finde ich richtig gut. Also, es ist ja, aus meiner Sicht ist es eher so, die Alternativmedien sind so stark geworden oder haben sich überhaupt erst in dieser Form entwickelt, weil der Rest der Medien so einseitig und gefühlt gleichgeschaltet ist. Jetzt so zu tun, als sei halt was die anderen, die etablierten Medien machen, nur ein Spiegelbild, also eine Reaktion, eine Reflexion der alternativen Medien, das ist vollkommen lächerlich, Stefan. Also, das ist wirklich, das ist von hinten durch die Brust ins Auge geschossen, damit man irgendwie sagen kann, man hat getroffen. Und jetzt kommt der beste Satz, den wir aber schon gehört haben, nämlich seriösem Journalismus muss die Wirkung seiner Arbeit egal sein. Hier stimme ich 100% zu. 100%. Und wenn morgen jemand rausfindet, dass ich hier wahnsinnig korrupt bin und in Wirklichkeit von Putin ganz viel Geld nehme, dann muss auch dem Journalisten egal sein, ob er damit einen der besten Podcaster in ganz Deutschland entthront oder nicht, so ungefähr. Also, seriösem Journalismus muss die Wirkung seiner Arbeit egal sein. Das sollte in jedem Journalismusbuch vorne drin stehen, wegen mir auch als Zitat von Henning Gemann. Auch ob er zum Beispiel mit einer Enthüllung vielleicht eine wünschenswerte Entwicklung gefährdet, weil er sich sonst zunehmend dem Mittel des Boulevards bedienen müsste und weil er sonst jenen, die behaupten, unabhängiger Journalismus sei gelenkt und gar nicht unabhängig, selbst Belege dafür in die Hand gibt. Das klingt insbesondere angesichts von fundamentalen Bedrohungen unserer freien Gesellschaft nach akademischer Prinzipienreiterei. Mich erinnert es irgendwie an vor 10 Jahren hier, Ethics in Game Journalism. Ja, und außerdem seid ihr nicht alle studierte Experten, die ihr Handwerk gelernt haben und diese ganzen Blasenworte da, die sogenannten seriösen Journalisten da häufiger mal von sich geben. Ja, letzte Woche bei dem Dings doch, meine ich doch auch bei dem Netzwerk-Recherche von wegen Handwerk und so. Also da kannst du nicht sagen, das ist aber akademisch, womit du hier kommst, also. Aber es ist schon deshalb richtig, weil sich die Folgen von Journalismus oft gar nicht absehen lassen. Dann kommt er auf Biden zu sprechen und sagt, es war halt eine saudumme Idee von den Medien in Deutschland, Biden die ganze Zeit in Watte zu packen und halt überhaupt nicht darauf einzugehen, dass er kognitive Aussetzer hat. Auch wieder eine vernünftige Lesart, meiner Meinung nach. Und gleichzeitig halt auf Trump einzubashen. Zum Beispiel diese Sache, da müssen sie nicht mehr wählen gehen, wo jetzt inzwischen ja vollkommen klar ist, worum es da gegangen ist. Und dass unsere Medien aber versucht haben, daraus wieder, ja, wir haben es euch doch gesagt. Der will die Wahlen abschaffen, der will die Demokratie abschaffen, das ist der nächste Führer irgendwie. Bla. Ja, dieses Quotenmining, das ist doch schon eine Masche richtig gehend, finde ich, bei Trump. Aber auch bei anderen Leuten natürlich. Ist das Fairplay, so schmutzig zu spielen wie der Gegner? Ist das womöglich nötig, um in diesem Kampf der klassischen alternativen und sozialen Medien überhaupt eine Chance zu haben? Wie besiegt man sauber einen gefährlichen Gegner, der mit allen Mitteln trickst? Korrektiv versichert, selbstverständlich sorgfältig gearbeitet zu haben, aber wenn nicht, wäre das so schlimm, wenn es der guten Sache dient und die Menschen auf die Straße bringt. Dann geht es noch ein bisschen um Michelle Obama und nochmal um Trump. Ist es absurd, ausgerechnet den gefährlichen Lügner Trump vor Unterstellungen in Schutz zu nehmen? Wäre es in letzter Konsequenz nicht sogar legitim, ihn seinerseits mit falschen Unterstellungen zu bekämpfen? Eine Antwort darauf ist wieder, dass die Gefahr, dass solche Lügen oder auch nur Ungenauigkeiten auffliegen und dadurch nicht nur keine Wirkung entfalten, sogar schaden. Also das ist das Einzige eigentlich, was sie davon abhält, ne? Dass Ja, andere Leute aber das irgendwie... müssen die ja auch hören. Das müssen die ja trotzdem hören, weil das haben sie ja jetzt, da sind sie ja jetzt schon 8 Jahre zu spät im Endeffekt mit dem Kram. Also das hätten sie denen vor 8 Jahren schon sagen müssen, dass das vielleicht keine gute Idee ist. Der Schaden ist, würde ich mal sagen, angerichtet. Also. Deswegen wird X auch so sehr gehasst, wegen der Community Notes. Weil du einfach nicht mehr als Journalist einfach dein Narrativ da reinkacken kannst und sagen kannst, guck mal, ich bin Journalist. Ja, dann erzählt er, ja, man kann halt kein Taubenschach spielen und es geht nicht um große Lügen, sondern es läuft doch aufs Selbe hinaus, es trifft doch den Richtigen. All diese Sachen findet er aber nicht gut. Genau. So, und dann kommen wir zum letzten Absatz. Und wer bis jetzt noch dachte, vielleicht ist es ja gar kein so ein schlechter Artikel, der kann jetzt nochmal das Ende hören und sich dann überlegen, wie er den Artikel im Ganzen bisher so findet. Wenn er ihn selber lesen will, kann er ja gerne reinschauen. Es lässt sich noch einwenden, dass was Rechtsextremisten tun werden, wenn sie die Chance dazu haben, im Zweifel über das hinausgeht, was sie öffentlich oder im vermeintlich vertraulichen Kreis mit interessierten Zuhörern sagen. Das ist auch schon mal sehr interessant. Ne? Das liegt denen in den Genen oder Ja, es die ist so sind so die Verschwörungstheorie, verschlagene ne? kleine Cliquen oder was ist genau das Problem? Ich weiß es nicht ganz, aber einfach Leuten zu unterstellen, sie seien wirklich viel böser, als man das von außen sehen kann, ist schon ja, ein Dickmove für einen Journalisten, finde ich. Ja. Deshalb ist es richtig, als Staatsbürger das Schlimmste anzunehmen. Die Aufgabe von Journalisten, aber man muss es sein, sorgfältig zu trennen zwischen dem, was belegbare Tatsache ist und dem, was man vielleicht annehmen und unterstellen kann. Sind die Zeiten, in denen wir leben, so verzweifelt? Sind wir so verzweifelt, dass wir glauben, gegen Trump oder die AfD nur noch gewinnen zu können, wenn wir unfair spielen? Haben wir dann nicht schon verloren? Von rechts außen wird die Korrektivrecherche nicht nur als Erfindung abgetan, was sie nicht ist und ich habe auch diesen Take noch nie gehört, dass das eine reine Erfindung ist. Weiß nicht, wo du den gehört hast, aber naja. Sondern entsprechend auch der große Protest, der sie ausgelöst hat, als Ausdruck einer Art Massenpsychose. Ja, das würde ich unterschreiben. Das war auf jeden Fall eine Massenpsychose. Weil da ist aus einem Buch zitiert worden, was für schon ein Jahr lang irgendwie erhältlich war. Da ist nichts nach dem, was ich gelesen habe, nichts gesagt worden, was strafrechtlich hätte belangt werden können. Ja, die Und ganzen dann ist Demos waren es. auch organisiert, das ist auch alles gemacht worden. So ähnlich wie bei dem Parteitag von der AfD, wo dann am Samstag das Riesentheater war und am Sonntag war kein Mensch mehr da, weil am Sonntag nichts organisiert wurde. Ich weiß nicht, was das deutsche Äquivalent zum Nothing Burger ist. Vielleicht das Nix-Schnitzel oder so, aber ja. Die Ähnlich. Nix-Wurst. Ist tatsächlich eine unbequeme Frage, wie sehr die Übertreibungen, die der Artikel nahelegte und auslöste, dazu beigetragen haben, eine solch gewaltige Wirkung auszulösen. Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass schon der unbestrittene faktische Kern einer Gruppe vermeintlich bürgerlicher Menschen mit Einfluss oder Geld, die sich mit einem bekannten Rechtsextremisten treffen, um sich von ihm erklären zu lassen, wie man massenhaft Leute aus dem Land bekommt, die nicht deutsch genug sind, dass schon dieser Kern und die täglichen Ungeheuerlichkeiten der AfD alleine ausreichen sollten, um Millionen auf die Straße zu bringen. Ja. Gutem Journalismus soll irgendwie egal sein, was dabei rauskommt, habe ich oben irgendwo gelesen. Aber hier unten lese ich im Endeffekt, es ist alles so schlimm, es ist alles so schlimm. Und da kann man ruhig auch mal die Diskussion darüber weglassen, ob die Übertreibungen, die der Artikel nahelegte und auslöste, eine Massenpsychose ausgelöst haben. Und wir haben ja die Folie, die wir drüberlegen können, nämlich die Geschehnisse in Großbritannien im Moment. Und da wird ja auch gerade gesagt, also das, was da passiert ist, ist doch alles gar nicht so schlimm. Und das, was die Menschen, die da jetzt, ich halte auch nichts von gewalttätigem Protest, aber ich finde ein friedlicher Protest gegen die Überfremdung und gegen die illegale Einwanderung ist lange überfällig. Und da wird ja auch behauptet, die gingen alle von falschen Voraussetzungen, auch Design von Tommy Robinson hypnotisiert oder sonst irgendwas. Also auch hier können die etablierten Medien nicht zulassen zu sagen, das sind vielleicht einfach Menschen, die den Hals voll haben. Nein, die sind alle gesteuert und benutzt und Kampagne und was weiß ich. Ja. Aber wenn das Korrektiv macht, dann wollen wir lieber nicht so lange drüber nachdenken und ja. Ne? Ja, und hier haben wir auch den passenden Übermedienbeitrag, den hier verschiedene geschrieben haben, unter anderem auch Herr Niggemeier. Kann man leider nicht komplett lesen, weil es ein Bezahlartikel. Und sie schreiben drüber, der Korrektivbericht verdient nicht Preise, sondern Kritik. Und endlich eine echte Debatte. Und das, ja, das erste ist halt eben nur nochmal rekapitulieren, was da passiert ist. Und sich quasi dafür entschuldigen, warum man sich überhaupt damit beschäftigt. Und dann sagt man hier wenig Handfestes. Im Kern der Geschichte geht es um Vortrag von Martin Sellner über Remigration. Sellner ist das langjährige Gesicht der rechtsextremen identitären Bewegung. Ein Star der Szene seinetwegen sind die Zuhörer in vermeintlicher Heimlichkeit nach Potsdam gereist. Er will kurz darauf ein Buch über das Thema Remigration veröffentlichen. Er hat viel zu sagen und weiß. Und was weiß Korrektiv über seinen Vortrag? Dies. Sellner ergreift das Wort, er erklärt das Konzept im Verlauf des Vortrags so: Es gäbe drei Zielgruppen der Migration in Deutschland verlassen sollen oder wie er sagt, um Ansiedlung von Ausländern rückabzuwickeln. Er zählt auf, wen er meint: Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht und nicht assimilierte Staatsbürger. Letztere seien aus seiner Sicht das größere Problem. Angeblich stellt Sellner so Korrektiv das Gesamtkonzept, den Masterplan vor, wie Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben seien und wie der Angriff auf Staat, Bürger und Grundgesetz abzulaufen habe. Aber alles, was Korrektiv daraus zu zitieren vermag, sind drei Satzfetzen. Selten besaß eine investigative Recherche einen so hingehuschten Kern. Den Gedanken einer Deportation deutscher Staatsbürger schmuggelt Korrektiv über eine Spekulationskaskade in den Bericht. Und dann hört es ja auf, weil das halt dann mit dem Bezahlartikel geht es dann irgendwie weiter, aber ich denke mal, das reicht schon so ein bisschen aus, um zu sagen, ja, das ist ja gerade der Kern des Problems, dass ja diverse Politiker und Leute, die da demonstrieren gegangen sind, ja behauptet haben, es wäre da geplant geworden, wie man die Leute halt aus dem Land schafft. Und das ist ja halt eben gerade Spekulation gewesen von denen. Und da sind sie halt insofern mit durchgekommen, dass man dann halt gesagt hat, naja, könnt ihr ja drüber mutmaßen, dass das dahin führt. Ist ja nicht gelogen, ist ja keine Tatsachenbehauptung sozusagen. Und ja, aber das ist ja gerade das Problem. Dann können halt die Leute auch nicht losgehen und so tun, als wäre es so, weil es haben ja alle möglichen Leute so getan, als wäre das so gewesen. Und das heißt immer Recherche, Recherche, Recherche. Dabei ist ja nicht viel Recherche-Ding in dem, drin gewesen in dem Ganzen. Nur so James Bond. Quark. Und wer sich dann über diese Sache hier wieder aufgeregt hat, war Daniel Drepper. Erinnert ihr euch vielleicht noch? Das ist der Herr, der mit den ganzen Damen da letztes Jahr auf der Republika auch saß, bei diesem Talk, den wir uns auch angeschaut haben und wo es ja um Machtmissbrauch und Rammstein und den Boys Club bei der Bild und so ging. Also da hatten sie diese beiden Macherinnen von dem Boys Club Podcast, von wo sie sich über das angebliche System da bei der Bild und Julian Reichert irgendwie da in mehreren, ich glaube, 12 Episoden oder so oder 7, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie drüber gesprochen haben. Und dann diese Juliane Leopold, die mir ja auch schon mal begegnet war bei dem niedersächsischen Journalistenverband, wo es um irgendwie Vielfalt im Journalismus irgendwie ging. Und das ist ja auch so eine, die jetzt schon seit ewigen Jahren mit diesem Thema Machtmissbrauch und so unterwegs war, damals noch bei BuzzFeed und mittlerweile beim Spiegel. Und ich bin auch mal gespannt, weil diese Woche ist ja auch irgendwie rausgekommen, das habe ich jetzt nicht so eingereicht, dass jetzt da auch eine Strafanzeige wohl erstellt wurde gegen die Leute vom Spiegel wegen dieser Shelby-Lynn-Geschichte. Die hatten ja so eine. Also Rammstein, das war ja einer, die da so über Rammstein irgendwie geredet hat, die das Ganze so ausgelöst hat. Und die hatten eine einstattliche Versicherung vorgelegt. Ich weiß nicht mehr, ob von Schevelin selber oder von einer, die dabei war. Und da fehlte wohl irgendwie was. Also es war irgendwie so, dass es die letzte Seite endete irgendwie mit dem Buchstaben A oder so auf Englisch. Und danach ging es dann nicht mehr weiter. Und auf der nächsten Seite war die letzte Seite, und da war noch die Unterschrift dann irgendwie drauf. Und da haben sie jetzt irgendwie, also der Anwalt von Lindemann, glaube ich, hat er jetzt irgendwie Strafanzeige gestellt gegen die Verantwortlichen. Beim Spiegel hieß es da irgendwie, bin ich mal gespannt, wer die Verantwortlichen sind. Also es kann natürlich bedeuten, Chefredakteur oder so, dass sie da im Endeffekt sozusagen verhaftbar sind, was sie da irgendwie veröffentlicht haben. Das ist ja, glaube ich, im Presserecht so in letzter Konsequenz. Aber es kann auch sein, dass die gute Frau Leopold da irgendwie involviert ist. Bin ich mal gespannt. Aber ja, auf jeden Fall Daniel Drepper, der hat hier geschrieben, der Korrektivchefredakteur Justus von Daniels ordnet unten die Kritik an der vor kurzem mit dem Leuchtturm ausgezeichneten Geheimplanrecherche ein. Erstaunlich, dass die drei Kritiker Stefan Niggemeier, Dr. Felix W. Zimmermann und Christoph Kuklick, das waren die Autoren gerade von dem Artikel, den wir gerade gesehen haben, laut von Daniels vor der Veröffentlichung Korrektiv nicht einmal angefragt haben. Ja, das müssen die nicht, Daniel. Die haben doch diese Recherche geschrieben, die kann man doch lesen. Und dann sagt man was dazu, was da jetzt ist mit dieser Recherche. Und solange, wie sie dann nicht irgendwie sagen, dass ihr irgendwas getan habt, was man so öffentlich nicht einsehen kann oder so, müssen die ja euch auch nicht fragen, wie ihr dazu steht. Also, aber gut. Auch Netzwerkrecherche und ich persönlich sind von der Veröffentlichung der in meinen Augen überzogenen Kritik bei Übermedien der Spiegel von den dreien nicht kontaktiert worden. Wenn ich schon in den breit publizierten Texten nichts entgegnen durfte, dann wenigstens an dieser Stelle ein paar Sätze dazu aus dem Urlaub. Ich halte die Recherche von Korrektiv für absolut preiswürdig, weil jetzt mittlerweile ist er ja beim NDR, der gute Herr Drepper. Über Medienkritik überschlägt große Teile der Recherche und tut sie als nebensächlich ab. Der Korrektivtext zeigt, dass auch eine kleine Redaktion Zeichen setzen und zwischen Netflix, Spotify und Instagram Ablenkung herausragen kann. Natürlich ist es auch das relevant für den Leuchtturmpreis, der inspirieren soll. Das Ziel von Journalismus ist es, möglichst vielen Menschen dabei zu helfen, aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen zu verstehen und zu diskutieren. Ja, habt ihr dann nichts zu beigetragen mit eurem Tortenschmeiß, Clown. Sicherlich hätte Korrektiv an der einen oder anderen Stelle anders formulieren können. Aber das lässt in meinen Augen, das lässt sich über viele Artikel sagen. Ja, vielleicht solltet ihr eure Preise einfach nicht mehr vergeben. Wie wäre es damit? Oder mal ein Jahr aussetzen oder so, wenn ihr nichts gefunden habt. Ach ja, Niggemeier und Co. unterstellen mir in den Texten auch noch einen Interessenkonflikt. Ja, und was ist der Interessenkonflikt? Der Interessenkonflikt ist folgender: Weil ich vor 10 Jahren Korrektiv mitgegründet habe. Also, es ist um 2014 entstanden. So ein Wunder. Seit 7 Jahren arbeite ich für andere Medien. Seit 7 Jahren ist auf meiner Webseite bei Wikipedia auf jeder meiner sozialen Kanäle transparent, dass ich Korrektiv mitgegründet habe. Wer das übersehen will, muss sich schon viel Mühe geben. Also mir war es bisher nicht bekannt. Aber gut, ich habe mir auch nicht die Wikipedia-Seite von ihm angeschaut. Und wenn keine Preise mehr an Medien verliehen werden dürfen, bei denen eines der Jurymitglieder der Vergangenheit schon mal gearbeitet hat, dann wird es schwierig, noch PreisträgerInnen zu finden. Ja, dann. Wie gesagt, vielleicht eure dämlichen Preise euch lieber verkneifen. Weil hat sowieso keiner was von. Also, was haben wir davon vom Leuchtturmpreis? Ja, Daniel Drepper. Ja, wir bleiben beim Thema Journalismus im Zusammenhang mit Klima dieses Mal. Ja, der Alle gute. Disclaimer. Ja, wir kriegen den Disclaimer auch wieder dann. Er hat ihn auch bekommen hier. Ja. Der gute Herr Professor Dr. Christian Rieck, haben wir schon ein paar Mal hier empfohlen. Dieses Mal hat er sich unterhalten mit dem Axel Wojanowski. Der hat ja jetzt dieses neue Buch geschrieben, das heißt, Moment, bei mir liegt's hier. Was sie schon immer über das Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten. Und das hat er ja auch vorgestellt, bei dem Herrn Rieck. Und da habe ich hier mal einen Ausschnitt daraus, habe ich hier mal mit reingenommen. Den können wir uns mal kurz angucken. Hat, ja? Also ich verstehe das Ja. schon. Aber Sie haben eben von diesen journalistischen Produkten gesprochen. Ich meine, da gab es ja mal diesen tollen Relotius, der, sagen wir mal, etwas zweifelhafte Texte geschrieben hat. Und der hat da auch einen Einfluss drauf gehabt, oder? Ja, ich habe das ja mitbekommen. Ich war damals beim Spiegel und es war, ich beschreibe das im Buch, es war so, dass seine letzte Titelgeschichte über den Meeresspiegelanstieg ging. Und dann gab War es das die denn seine große, letzte Titelgeschichte, ja? ja, da sollte er eigentlich nach Kiribati fahren in die Südsee und beschreiben, er hat dann so beschrieben, wie da Inseln untergehen, vom Wasser überspült werden und so und das alles immer schlimmer wird. Und dann habe ich hatte die Geschichte vorab gelesen und hatte dann gewarnt, so Leute, die Meeresspiegelkurve zeigt, ist relativ stabil in der Region. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass die Inseln in der Mehrheit größer werden in der Südsee, weil sie eben mitwachsen mit dem Meeresspiegel. Das ist ein interessantes geologisches Phänomen. Also man hätte misstrauisch werden müssen, ja. Es stellte sich dann heraus, dass er anscheinend gar nicht in Kiribati war, der Relotius, sondern irgendwie in Los Angeles wohl den Artikel meditiert hatte. Aber so, ich fand es interessant, dass man da, also hat mich nicht überrascht, das ist ja normal. Also, ich fand das unplausibel, was da stand, ja. Also einfach das war nicht sozusagen stimmig, wenn man sich anguckte, was da eigentlich geologisch passiert in der Region, ne? Aber das hat überhaupt gar kein Misstrauen erregt. Also es war einfach so, es ging einfach so durch, weil das ist eben das Problem. Bei solchen Texten, die so zeitgeistig sind, das hat Relotius ja auch zu eigen gemacht, zu Nutze gemacht. Wenn man dem Zeitgeist nach dem Mund schreibt, dann braucht man keine kritische Kontrolle fürchten, ja. Während wenn man kritisch über den Zeitgeist schreibt, dann sind sofort 10 Leute da und versuchen Fehler zu finden, weil das bedroht ja quasi die große Erzählung, von der dann so viele Leute leben, ja. Und das heißt, mich hat es nicht überrascht, dass damals dann keiner gesagt hat, so, wir gucken nochmal, wir kontrollieren das nochmal, sondern das ist im Grunde der normale Vorgang. Ja, das ist bei diesem Thema, da gibt es Artikel, die sind durchsetzt von Fehlern, aber die Botschaft stimmt einfach, ja. Und es gibt ja auch Kommunikationsforschung dazu, dass die großen Medien eigentlich, wenn es um Klimaforschung geht, sich immer Extremszenarien rauspicken, ja, und die emotionalsten Statements von Wissenschaftlern, ein bekannter Wissenschaftler hat mal gesagt, ja, wenn, also ich versuche dann, sagt er, auch dann zu relativieren und zu sagen, dieses Extremwetterereignis lässt sich nicht an den Klimawandel schieben, aber was machen dann Journalisten? Die rufen einfach den nächsten Forscher an, der sagt ihnen das, was sie hören wollen, ja. Und so gibt es eben so eine Auslese in den Medien und das ist dann eben so eine Abkopplung von dem, was die Wissenschaft eigentlich an Informationen zur Verfügung stellt, ja. Das ist ein bedenklicher Prozess, der aber von der Kommunikationsforschung bestätigt wurde, ja. Also dieser Trend, diese Auslese von Verrückt. Extremereignissen und diese Tendenz zur Katastrophisierung. Und da hilft eben auch, sodass diese NGOs und Umweltbewegungen eben sehr sozusagen im gleichen Milieu verhaftet sind wie viele Journalisten. Ja, das ist so ein, man es ist so ein bisschen Milieubehauptung auch, Milieuselbstbehauptung, die da eine Rolle spielt. Waren Sie damals? Abgefahren, oder? Ja, Alles Milieuselbstbehauptung. Weltraumaffenwissen im Endeffekt, Genau, und ne? das mit der Jeder, der Milieuselbst. unsere Sachen hört, weiß, dass seit Jahren diese Inzucht zwischen den Experten, diese Inzucht zwischen Experten und Journalisten. Ja, das mit der Milieuselbstbehauptung ist, würde ich mal behaupten, in diesem ganzen Gender-Bereich noch viel, viel schlimmer. Weil, was kannst du denn groß machen mit solchen Quatschabschlüssen? Ja, du kannst Journalist werden. Das kannst du machen. Oder Gender, hier das Gender in der Sprache. Diese ganzen Journalisten sind ja, also ganz viele von denen sind ja Sprachstudierte. Na, also das ist bei denen ganz klar Milieuselbstbehauptung, auch dass sie das pushen bis zum Get-No. Und als nächstes geht es, glaube ich, noch darum, wie lange das so ist. Das fand ich auch interessant. Damals beim Spiegel mit dem Relotius. Also kann sie den Ja, selber? genau. Das Ja? hatte ich damals, ich war damals genau in der Zeit da und das war auch so, dass wir runtergebeten wurden, dann, als das bekannt wurde, dann, das war wieder auch eine Beerdigung, ja, dann standen dann Chefs auch so auf improvisierten Kisten und haben das dann also ganz mit ganz bedrückter Stimme und so erzählt, dass was passiert wäre, dass der sich eben manche Geschichten einfach ausgedacht hat und vieles einfach nicht stimmt in den Geschichten. Und das war aber der große, preisgekrönte, von allen geschätzte Kollege und es war tatsächlich ein riesiges Desaster. Und wie gesagt, ich hatte gerade ein paar Tage vorher oder ein paar Wochen vorher diese Erfahrung gemacht, dass mit diesem Text über den Meeresspiegel. Und daran musste ich dann denken. Ich so, ja, also ich fand das sehr plausibel, dass sowas passieren kann in diesem Ausmaß, dass diese Vorstellung, ich meine, dass damit rechnet natürlich keiner, dass das so jemand so durchzieht. Aber ich fand, also dass man mit Quatsch durchkommen kann, wenn man den Zeitgeist bedient, das ist vollkommen eindeutig so, ne? Naja, für den Spiegel war das, glaube ich, der Hitler-Tagebuch-Moment, ne? Das war, glaube ich, der Augenblick, wo der Spiegel nicht mehr akzeptiert wurde als wirkliches Qualitätsmedium. Also vorher hat man so ein gewisses so Verdacht. Ja. Aber dann hat man gesagt, oh, wenn die sowas nicht rauskriegen, wenn die das nicht prüfen, dann scheint es ja tatsächlich nicht da zu sein. Ne? Ja, das also, war eben schon, es ist im Grunde der Trend zum Aktivismus beim Spiegel und bei anderen ging so 2014 los, ja, so mit dieser Bewegung aus den USA, Critical Race Theory und so weiter. Man merkte eben, dass es immer aktivistischer wurde und dass die Leute, die da nicht mitmachen wollten, die haben sie einfach immer mehr zurückgezogen. Ja, also es gibt eben ja beim Spiegel wahnsinnig gute Kollegen, also ganz tolle Journalisten, aber die meisten, die das irgendwie kritisch sehen, was da passiert ist seit 2014, die halten sich einfach raus aus der Diskussion, weil das unglaublich aggressiv läuft. Also jeder, der, ich habe das über Klima eben erlebt, wenn man dann sagt, Leute, aber es stimmt nicht, ja, es ist eine tolle Geschichte, aber es stimmt nicht. Hier, guck mal, hier eine Studie, interessiert dann das nicht so sehr, weil es einfach letztlich darum geht, das eigene Medium zu stärken. Und vom Aktivismus kann man im Journalismus mittlerweile einfach sehr gut leben. Das sind sozusagen Gruppen, die sich selber dann einstellen und sich selber absichern untereinander in den Redaktionen. Und da hilft eben dieser Aktivismus, weil er eben so alles aggressiv genau ist. Also weil man so, jeden eben gesagt haben seit 10 Jahren. Alles ja, und wann genau hat es angefangen? Ja, 2014. Wunder, oh Wunder. Komisch. Ausgrenzen kann und bekämpfen kann, der scheinbar dieses Problem, diverse Probleme, der dieses Problem dann relativieren wollte. Ja, da kann man sagen, ja, das ist ein Leugner oder Relativierer oder Beschwichtiger und so. Und das sind eben gute Waffen, ja, die da man, also sehr wirksame Waffen, die man da einsetzen kann. Und deswegen. Ja, genau. Also es war jetzt auch ein ziemlich langer Ausschnitt, aber ihr versteht ja sicherlich, warum ich euch den gezeigt habe, weil da war ja schon einiges jetzt drin in der ganzen Geschichte. Und das Buch solltet ihr auch auf jeden Fall, das ist ja auch nur der erste Teil, die haben sich schon mal nochmal ein bisschen länger unterhalten. Das geht hier schon eine Stunde, kommt dann wahrscheinlich später. Und das Buch bin ich jetzt auch schon zu 2/3 durch, das ist auch sehr zu empfehlen. Und auch da habe ich mir an vielen Stellen wieder gedacht, vieles von dem Klimakram ist halt eben auch in Deutschland gerade auf eine schiefe Bahn geraten. Also er schildert da so eine Story mit diesem Herrn Schellenhuber, ich wusste das gar nicht, das war mal irgendwie ein Berater von Angela Merkel, die ja mal unsere Umweltministerin war. Und er hat ihr wohl jede Menge tolle Talking Points irgendwie erfunden, was wir wohl auch sehr gelobt haben soll, dass er so tolle Sprüche da irgendwie erfindet, mit denen man die Sachen irgendwie verkaufen kann an die Leute. Ja, und da sind sie dann in die Welt mit rausgerannt. Und haben die dann unter die Leute gebracht. Und Schilder hat da so eine Sache irgendwie bei einer Klimakonferenz in Berlin, wo die Merkel da irgendwie als Umweltministerin irgendwie dreimal versucht hat, irgend so ein Wort auszusprechen und das nicht hingekriegt hat auf Englisch. Und dann gesagt hat, you know what I mean. Und die Leute irgendwie alle applaudiert haben. Und lauter solche Sachen. Auch da hat die gute Frau Merkel ihre Finger mit im Spiel gehabt. Finde ich schon nice. Der hat die Dinge nämlich immer vom Ende her gedacht, ne? Wisst ihr Bescheid. Ich bin spannend noch einen zweiten Teil. Wird bestimmt nochmal interessant. Den Bojanowski. Der kennt sich echt aus. Solange er schon dabei ist und so. Ja, das Wichtigste eigentlich, was er gemacht hat, das hatten wir vor ich glaube, dieses Jahr gehabt. Das war dieser Artikel von ihm, er ist jetzt mittlerweile bei der Welt, wo es um die Kipppunkte ging. Und das ist ja eigentlich das Hauptding, ne? Wo es immer wieder heißt. Das ist auch von dem Schellenhuber übrigens, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt direkt von dem ist, aber kann sein. Er hat aber diese Veröffentlichung mitgearbeitet, ja, das hat er auch in dem Artikel geschrieben. Und Schellenhuber et al. Oder so. Das ist ja gerade das Problem, das Hauptding halt, dass die Leute ja immer meinen, so ja, es gibt diese Kipppunkte und deswegen müssen wir jetzt dies, das, jenes. Und das ist halt eben nicht gegeben, also nur weil man irgendwie meint, man wüsste irgendwie, wo die Reise hingeht, weiß man immer noch nicht, wie man da hinkommen soll. Und in dem Buch wird halt auch klar, dass ganz viele von den Leuten, die da dran beteiligt waren, also die dazu geforscht haben, dass denen das auch schon bewusst war und die sich diese Fragen auch schon gestellt haben. Also ich fand das sehr interessant. Es gibt halt ganz viele Beispiele von Leuten und was dann da irgendwie rausgegeben wurde und was nicht rausgegeben wurde und wo man sich irgendwie mit wem man sich irgendwie drüber gestritten hat, ob man diese und jene Formulierung da irgendwie wählen kann und wie man irgendwie die Amerikaner dazu gekriegt hat, sich da mit bei diesem IPCC da mit reinzuschmeißen, das quasi zu erlauben, dass das existieren darf und so. Und mit Reagan und Bush und allen möglichen Leuten, allen möglichen Sachen, Politiken, was sie da irgendwie haben wollten und nicht gekriegt haben oder und so. Also, ich habe es noch nicht ganz fertig gelesen, aber ich kann es schon empfehlen. Auf jeden Fall ist richtig gutes, wichtiges Buch und ich hoffe, wir kommen da langsam mal so ein bisschen zur Vernunft bei der ganzen Geschichte. Ja, jetzt geht es hier so ein bisschen um die Sache mit Frau Baerbock, ihrem Visa-Skandal und da wird ja aber noch nicht weiter darüber berichtet bei den öffentlichen Medien. Und ich habe hier jetzt mal hier direkt vor der Sendung mal hier die Google-Suche aufgerufen. Man kann ja mit Site Doppelpunkt kann man quasi die Google-Suche reduzieren, nur auf eine Internetseite. Und da habe ich mal den Namen Baerbock auf ZDF.de gesucht und die Ergebnisse der letzten Woche. Und was es da gibt, ist Fake News um Baerbock und angeblichen Gigolo. Das ist ein Artikel gewesen hier von gestern. Baerbock begrüßt Stationierung von US-Waffen. Baerbock zu Nahostkonflikt, Gefangenenaustausch mit Russland. Ungarn öffnet Grenzen für Gastarbeiter aus Russland. Genau, das war ja auch so ein Ding. Und Ach so, nichts mit Visa-Skandal, das ist auch ein Visa-Skandal, im Endeffekt zumindest ne? einer. Ja, okay. Aber das ist einer, den man dann doch skandalös findet, genau. Aber nicht der Visa-Skandal, den wir hier meinen. Nach dem INF-Vertrag US-Waffen in Deutschland. So re reagiert die Welt auf den Gefangenenaustausch. Gefangenenaustausch, wer ist jetzt frei? Der Überblick. Harris versus Trump. Das ist auch ein Artikel, wo irgendwie der Name Baerbock drin steht. Werbung Ach ja, lobt Baerbock Harris. lobt Harris als Frau, die anpacken will. Ja. Genau, am Hals anpacken und ganz doll würgen. Ja. Leuchtet Das hier jemand von innen? Pistorius reist in den Indopazifik. China-Konflikt im Fokus. Belarus zum Tode verurteilt. Deutschland begnadigt. Das ist die Politik-Staatsseite wahrscheinlich. Gefangenenaustausch mit Russland. Pistorius auf Hawaii. Der chinesische Elefant im Raum. Ukraine-Krieg im Live-Ticker. News-Ticker, Komisch. aktuelle Schlagzeilen und Eilmeldungen. Es gibt ja sogar diese böse Theorie, dass dieses ganze Ding mit dem Gigolo nur deswegen so gepusht wird, um von dieser Visa-Geschichte abzulenken, damit Kann man man sich sagen gar nicht kann: Guck vorstellen. mal, ist doch eh alles gelogen, wäre ja nicht das erste Mal. Aktuelle Nachrichten zur Aber ich habe, Eskalation im Nahen Osten. Da muss ich natürlich auch was zu sagen. Ich habe da so Insider-Informationen. Nach meinen Notizen hier ist der Name von diesem Gigolo in Wirklichkeit Maxwell Chikumbuzu. Also die hat sich da nur Was für ein geopfert, praktisch, Gigolo? um an den Fernseher zu kommen, der Strom erzeugt. Deswegen hat sie sich mit ihm eingelassen und hat gehofft, dass sie dafür Deutschland dann den Fernseher kriegen kann. Auf Gigolo, dubiosen ja. Webseiten werden ihr Kontakte zu einem afrikanischen Gigolo angedichtet. Dubiose Webseiten wie ZDF heute, oder wie? Nee, das ist wirklich irgendwie eine komische Seite. Da ist sogar ein Schreibfehler im Namen der Seite. Also das könnte schon pro-russisch sein. Also oder russisch sein, so ein Trollding. Zeitgeschehen. Zeitgeschehen, genau. Aber ja. Das ist geschlechterinklusiv, das kann Schreibfehler. Ich meine, dass überhaupt jemand halt irgendwie darauf anspringt, ist schon. Wo gehen deutsche Steuergelder hin? Baerbock macht Sextourismus. Ja, klingt sehr, das ist sehr relevant, Leute. Das ist sehr relevant. Gut, dass ihr uns darauf hingewiesen habt, ZDF heute. Zeitgeschehen. Oh Mann. Just a little while ago. People start to talk about me. Ja, aber andere Leute kümmern sich um den Visa-Skandal. In dem Fall ist das hier eine Zusammenfassung von Tichys Einblick. Die Grüne Front in Sachen Visa-Skandal bangt. Baerbock gab ein Kurzinterview voller Blabla und Falschaussagen. Der grüne NGO-Gründer Erik Marquardt, ein alter Bekannter aus vielen Weltraumaffen-Streams, zieht sich aus der Schusslinie. Die Kabul-Luftbrücke entschied mit über Einreisen aus Islamabad, gab es weitere Rechtsbrüche. Ja, Baerbock hat ja alles abgewehrt, das sei alles, nee, völlig in Ordnung. Nichts Böses passiert, obwohl es halt so Dinge gibt. Als das Bundesinnenministerium und die Sicherheitsbehörden in einer Teilfrage Probleme bereiteten, wollte Baerbock auch eine öffentliche Eskalation nicht scheuen. Konkret ging es um die Anweisung der Reiserouten für Afghanen. Neben Pakistan wollte Baerbock auch das usbekische Taschkent etablieren. Doch dazu sagte das Bundesinnenministerium nein, denn Sicherheitsinterviews und vollständige Visumverfahren im Drittland analog der für das Resettlement üblichen Verfahren seien in Usbekistan nicht möglich. Aber Baerbock hielt an ihrem Vorhaben zunächst fest. So schrieb sie die inzwischen berühmte Anmerkung Bundesministerin, das sollten wir so nicht akzeptieren, hier hart bleiben, gegebenenfalls bis zur Ebene Bundesministerin eskalieren, gegebenenfalls öffentlich. Also, sie stellt sich gegen ihre eigene Kollegin und will das auch öffentlich ausfechten, damit noch mehr Leute aus Afghanistan hierher kommen können. Mit möglichst wenig Prüfungen. Zum ersten Mal nach langer Zeit hat Baerbock sich persönlich zum Visaskandal und ihre Person geäußert. Ihre Aussagen bleiben dabei allgemein und schwerfällig. Auch der Satzbau stimmt mal wieder nicht, was Aufregung verraten mag. Angeblich sind Sicherheitsprüfungen etwas ganz Wunderbares und hätten auch stets funktioniert bei den Einreisen von Afghanen. Baerbock spricht ja hier auch klar, deutlich und deutlich aus, worum es in der Sache geht. Man erteile ja ohnehin viele Visa in diesen Botschaften. Ein paar mehr durch Baerbock und die Grünen ändern da nichts, soll man verstehen. Ja, nur sagen halt die Leute, die sie kritisieren, es sind deutlich mehr Einreisen, als die Frau Baerbock bisher zugegeben hat. Ja, und dann gibt es halt da noch den Herrn Marquardt, der sich schon oft durch sehr, sehr einwanderungsfreundliche Takes ausgezeichnet hat, der Mitbegründer dieser Kabul-Luftbrücke ist. Aber jetzt will die Kabul-Luftbrücke auf einmal dem Cicero verbieten, öffentlich zu sagen, dass der Herr Marquardt da Mitgründer war. Auch wenn das in Archivausgaben von der bis inzwischen natürlich komplett chemisch gereinigten Webseite immer noch sichtbar ist. Ganz komisch. Nahe liegt, dass es etwas mit Familie N zu tun hat. Denn der Vater steht im Verdacht, ein pakistanischer Agent zu sein. Die engen Beziehungen zwischen der NGO, ihrem Gründer Erik Marquardt und Ministerin Baerbock fallen allen dreien gerade auf die Füße. Die grüne Schildkröte verwandelt sich vor unseren Augen in die Formation Hühnerhaufen. Erklärt er halt, dass die Webseiten inzwischen geschrubbt sind. Und sagt, dass die ganze Zeit schon lobbyiert haben für noch mehr Leute reinlassen, noch einfacher. In Absprache mit der Bundesregierung haben man einen privaten Charterflieger organisiert, um gefährdete Menschen aus Afghanistan evakuieren zu können. Tatsächlich gab es damals keinen privaten Charterflug, wohl aber private Evakuierung über den Landweg und ein paar via Linienflug. Schon damals schwankte Marquardt zwischen Nachrichtensperren und redseliger Erzähllaune. Und das mag sich mit seinem wiederholten Scheitern an der Praxis verbinden. Im Sommer 2021 waren anscheinend irgendwie alle in dieser Blase dafür, Leute aus Afghanistan zu holen, wie es in einem Taz-Bericht hieß. Medienhäuser, NGOs, Fridays for Future, sicher auch wieder die Kirchen. Außerdem telefonierte das zusammengetrommelte Team aus einer Berliner Wohnung mit Klavier und Balkon, mit Soldaten, mit Ministerinnen, sogar mit dem Weißen Haus. Den Segen von ganz oben scheint man gehabt zu haben. So wurde die Kabul-Luftbrücke zum Entscheider in Sachen Visavergabe in Islamabad. Die haben eine flüchtlingsfreundliche NGO, soll entscheiden, wer rein darf und wer nicht. Du kannst auch gleich sagen, der Kokser soll bitte hier deine Koksvorräte bewachen. Was soll schon groß schief gehen? Nun zieht sich die nicht die NGO, aber der grüne EU-Abgeordnete Marquardt aus der Frontlinie zurück und Ministerin Baerbock tut so, als sei sie schon immer für vollständige Sicherheitsprüfungen gewesen. Nur die Entscheidungen der ihr unterstehenden Visa-Referenten sprechen eine andere Sprache. Da ging es um Visa-Vergabe auf Biegen und Brechen, egal ob mit falschem oder auch ganz ohne Pass. War es das schon? Wohl kaum. Es ist lediglich das Rückzugsgefecht der dezenten Beerdigung der Affäre, dass der dezenten Beerdigung der Affäre den Weg weisen soll. Baerbock gelobt Rechtsstaatsliebe. Marquardt hat nichts mehr mit einer NGO zu tun, die vom grünen Treiben in Islamabad auch noch profitiert und es maßgeblich antreibt. Das soll der Sache ihren Stachel rauben, doch der Schaden ist im Wesentlichen angerichtet. Baerbock sieht sich mit Rücktrittsforderungen konfrontiert und nichts spricht dagegen, dass man sie vor dem bestehenden Afghanistan-Untersuchungsausschuss vorlädt und peinlich befragt. Nur wollen müsste man es. Doch das ist nicht bei allen Oppositionsparteien sicher. Eine Frage stellt sich angesichts des defensiven Verhaltens der Grünen. Gab es weitere Rechtsbrüche? Ich bin ziemlich sicher, dass es weitere Rechtsbrüche gab, jede Menge. Ich glaube, das wird eine ganz schreckliche Zeit sein, wenn die nächste Regierung rausfindet, was da alles scheiße gelaufen ist. Ja, genau, die haben sich das richtig zur Beute gemacht, ne? Und handeln jetzt, wie es ihnen passt, so ungefähr. Wie das noch in Berlin, wo sie alle Leute ersetzt haben, das war so schön, dass alle Leute ersetzen konnten. Leute da reingebracht und so, ne? Das könnte an verschiedenen Stellen zusätzlich noch passieren, klar. Ja, der Herr Greber hier vom Cicero ist der, glaube ich, der sagt, seit unserem neuesten Bericht über Baerbocks Visa-Skandal ist der Grünen-Politiker Erik Marquardt plötzlich von der Homepage der Cabo-Luftbrücke verschwunden. Und sie will uns gerichtlich die Aussage verbieten, dass sie von einem grünen Politiker mitgegründet wurde. Also die Luftbrücke. Merkwürdig. Und dann gibt es hier noch einen Screenshot. Erik Marquardt, Gründer Interessenvertretung seit August 2021. Als langjähriger Verfechter einer humanen Asylpolitik streitet Erik auf verschiedenen Ebenen, auf unterschiedlichen Ebenen für die Evakuierung von bedrohten Menschen aus Afghanistan. Bedroht. Ja. Alle ganz bedroht. Rechtsstaatsbedroht. Ja, und zum Thema Pässe aus Afghanistan, das hat hier nämlich jetzt das Außenministerium von Afghanistan bekannt gegeben, dass sie jetzt sämtliche bisher ausgestellten Papiere für ungültig erklären. Also es ist quasi cool. Gar nichts, gar kein Afghaner hat jetzt mehr einen gültigen Pass, wenn man danach geht. Und sie sagen, ja, ihr könnt aber alle schon in unsere Konsulate gehen und euch neue holen. Und das ist bestimmt auch super, gerade für die Leute halt, die da wirklich wegfliehen mussten, weil sie Probleme hatten, wenn es die denn gab. Weil die werden das natürlich nicht schaffen, dann da neue Papiere zu kriegen. Also es würde mich noch nicht mal wundern, wenn das jetzt eine Idee war, die mit diesem Visa-Skandal kam, dass sie sich dachten so, ja scheiße, warum erklären wir jetzt nicht einfach alle unsere Papiere für ungültig? Weil dann haben sie nämlich den Salat. Dann können sie im Endeffekt gar keinen mehr da lassen. Oder sie müssen alle da lassen. Ja, und die Frau Schajani hier vom NDR, glaube ich. Weiß nicht genau. Aber von Öffentlichen auf jeden Fall. Jetzt wird es kompliziert. Taliban erkennen ihre eigenen Botschaften, Konsulate in etlichen Ländern nicht mehr an und erklären sämtlich ausgestellte Dokumente für ungültig. Das heißt, in Deutschland sind nun Zehntausende Afghanen mit ungültigen Papieren. Ja, so ein Zufall, ne? Gerade als man da irgendwie Probleme mit hat mit den Papieren von den Afghanen, sind sie jetzt alle ungültig. Hier ist weltweit mit die größte afghanische Diaspora. Ja, ist auch eine super Idee. Das kann da schon schief gehen. Ach, Christi, das ist nicht so negativ. Wir haben doch gar keine großen Buddha-Statuen hier. Ja, stimmt. Ja, das widerliche Reich der Männer. Also das ist, ich weiß nicht, was diese jungen Leute dazu treibt, Stürmerartikel zu schreiben. Ich weiß es nicht. Aber das hier ist ein Stürmerartikel. Also ganz komische Nummer. Unsere Kolumnistin arbeitete als Putzkraft und merkte, dass sie sich nicht vor allem gleich ekelte. Ekel war immer ein Teil meines Lebens. Ich habe ihn zu meinem größten Feind gemacht, versucht, ihn zu bekämpfen, ihn wegzumeditieren, ihn an mich heranzulassen, ihn zu verharmlosen. Nur die Konfrontation mit Ekel, da half mir dabei, ihn zu überwinden. Warum muss man Ekel überwinden? Ekel ist eine Reaktion, die einen eigentlich vor was warnt. Aber gut, ja, die jungen Leute wollen ja alles Mögliche überwinden. Als ich im Ausland wohnte und pleite war, entschied ich mich, in einem Hotel zu putzen, um umsonst dort wohnen zu können. Und so wurde mir mit dem Schlüssel zum Vielbettzimmer ein Putzlappen in die Hand gedrückt. Die Rezeptionistin weckte mich am ersten Morgen. Wir gingen in das erste Bad und es roch bestialisch. Das ist nicht ideal für deinen ersten Tag, sagte sie in der Nacht. Hatte jemand sowohl die Toilette als auch die Wand voll geschissen. Wie ein modernes Kunstwerk. Meine erste Schicht bestand daraus, die Schüssel und Fliesen weiß zu schrubben. Kann ich bitte noch ein Weißbier haben, Fräulein? Danke. Komischerweise ekelte ich mich nicht, obwohl ich einige Jahre zuvor noch eine dieser Personen war, die niemanden aus ihrer Flasche trinken ließ. Oder wenn ich irgendeinen Typen auf die Straße rotzen sah, reichte die Erinnerung daran, auch noch eine Stunde später einen Würgereflex auszulösen. Aber diese Szene ließ mich kalt. Falschen Job gesucht. Scheiße war nie das Schlimmste. Auch nicht vollgepisste Betten, die bei besoffenen Engländern im Hostel nicht selten waren. Erbrochenes war irgendwann erträglich fast harmlos. Mir gelang es nicht, Ekel gegenüber etwas zu entwickeln, das im weitesten Sinne aus Versehen passiert, ein Unfall war. Was in den Duschen passierte, war aber kein Unfall. Die Duschen waren der Höhepunkt des Ekels. Duschen waren das Reich der Männer. Frauen duschen nicht, nur die Männer. Die rotzten dort die Plastikwände voll, da die heiße Luft ihre Schleimhäute befreite. Rotze, die Blut enthielt, weil derjenige, der sie dort platziert, am Abend zuvor vermutlich etwas durch die Nase gezogen hatte. Ich wusste, dass es Männer waren, die hier die Wände voll schmierten. Ihnen hatte man nie beigebracht, sich für ihre Körperausscheidungen zu schämen. Gott, oh Gott, oh Gott, bald richtet sie. Ich habe das Gefühl, sie berichtet bald Lager ein. Uiuiui. Und als nächstes dann eine Kolumne über Periodenakzeptanz, oder wie? Die Duschen waren neben den Toiletten der einzige Ort im Hostel, wo man alleine war. So blieb Nasenschleim nicht das einzige Sekret, das sich an den Duschwänden und in den Abflüssen sammelte. Der beißende Geruch von Sperma bestimmte wochenlang meinen Morgen. Ich zog ihn an langen Haarklumpen aus den immer verstopften Abflüssen heraus, beseitigte ihn und wartete darauf, dass die fleißigen Männer ihn über Nacht wieder dort platzieren würden. Hiervor ekelte ich mich ohne Frage. Warum? Ja, das ist aber auch, wo die Taz ihre Reporter rekrutiert, ne? Im Scheißhaus oder so. Je mehr ich über die Männer in den Duschen nachdachte, desto stärker wurde mein Ekel. Er richtete sich nicht gegen den Geruch oder die Körperflüssigkeiten an sich. Mein Ekel galt dem Mann, der die Körperflüssigkeiten dort platziert hatte. Es war die Anmaßung, einen Raum auf diese Weise einzunehmen. Eine Intention, die ich ihnen unterstellte. Würden mich die Duschen heute weniger anekeln, jetzt, wo ich das weiß? Wahrscheinlich nicht. Alter Schwede. Alter Schwede. Valerie. Wie stelle ich mir das vor, sind die dann abends in der Kolonne ins Klo und haben dann nur angezogen, wer als erster reinwichsen darf, oder was? Alter Schwede. Ja, Fräulein, hier, ich habe noch ein Weißbier und ein Brezen, danke. Ja, das war, wie heißt die Tante? Valerie Cattil. Valerie Cattil, Kolumne, schnelle Brille. Die scheint neu zu sein, vielleicht dürfen wir uns da noch auf mehr fäkalische Expeditionen nach Oberbayern irgendwie. Schnelle Brille, ja. Und Kingsburn stellt die richtige Frage im Chat. Wichst ihr nicht? Ja, kommen wir zum Thema Sommerlochstopfer, Olympia. Reach out for the medal. Ja, und zwar mit diesem Frauenboxen. Da gibt es ja diese beiden Athleten, Athletinnen, wie auch immer. Und ja, gab es dann eine Kontroverse darüber. Die AP hat hier geschrieben, dass es sich dabei um Frauen handelt, weil das steht ja in ihrem Pass. Und sie sagen, die wurden mal auf zu viel Testosteron geprüft und deswegen durften sie nicht teilnehmen an der Weltmeisterschaft, die von so einem anderen Gremium veranstaltet ist, was zum IOC nicht dazugehört. Und das ist aber wohl auch nicht ganz richtig. Da habe ich nämlich gleich noch das Statement von diesem anderen Gremium. Sondern das war wohl ein anderer Test, der da gelaufen ist, wo sie nicht gesagt haben, was für ein Test das war. Aber kommen wir gleich noch zu. Und hier die Mimi Karma, zuerst denken, dann klicken, hat ja auch einen Faktencheck gemacht und gesagt, ja, diese Boxerinnen starten bei den Olympischen Spielen in Paris. Die Behauptung. Zwei Boxerinnen, die bei den Weltmeisterschaften aufgrund nicht bestandener Geschlechtseignungstests disqualifiziert wurden, so drücken sie es ja aus. Trotz heftiger Kritik bei den Olympischen Spielen antreten. Unser Fazit: Trotz ihrer Disqualifikation bei den Weltmeisterschaften aufgrund nicht bestandener Geschlechtertests, ja, wer kennt sie nicht, die Geschlechtertests, dürfen die Boxerinnen Li Yuting und Imame Kelif bei den Olympischen Spielen antreten, da ihre Pässe sie als Frau ausweisen. Also auch hier wieder die Ah, Pässe. gezählter Pass, das ist interessant. Disqualifikation bei Weltmeisterschaften. Lin und Killef wurden mit den Weltmeisterschaften disqualifiziert. Erlaubnis zur Teilnahme an Olympia. Beide dürfen trotzdem bei Olympiaspielen in Paris antreten, da ihre Pässe sie als Frauen ausweisen. Regelwerke, die Teilnahme erfolgt nach den Regelwerken der Olympischen Spiele 2016 und Tokio 2020. Bewertung war, die Boxerinnen dürfen trotz der Disqualifikation bei den Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen teilnehmen. Hinweis zur Berichterstattung. Korrekturhinweis vom 1.8. In einer früheren Geht's Version dieses jetzt los? Artikels wurden die Boxerinnen Li Yuting und Imame Khalif fälschlicherweise als Transgender-Athletinnen bezeichnet. Beide Athleten gelten gemäß unserer aktuell zugänglichen Informationen als Cisgender-Frauen, die bei den internationalen Wettkämpfen als Frauen anerkannt werden. Nein, sind doch Und dann intersexuelle wird uns hier Menschen. noch erklärt, was Cisgender und Ah. bedeutet und Geschlechtertests ist. Diese Tests im Sport messen biologische Merkmale wie Testosteronspiegel und Chromosomen. Okay. Chromosomen. Sie sind umstritten und können zu Missverständnissen führen, da sie nicht die volle Bandbreite der geschlechtlichen Identität oder biologischen Vielfalt abbilden. Laut dieser Mimikama-Webseite hier. Komplexität der Geschlechtsmerkmale. Es gibt Cisgender-Frauen, die erhöhte Testosteronwerte oder Chromosomenvariationen aufweisen können. Diese Merkmale sind nicht unbedingt mit ihrer Transgender-Identität verbunden. Respekt und Sensibilität. Wir bemühen uns, respektvoll und sensibel mit diesem Thema umzugehen. Wir entschuldigen uns für eventuelle Verwirrungen und danken unseren Lesern für die Hinweise und ihr Verständnis. Also, wir wurden schon ein paar Mal durchgestruggelt hier. Wahrscheinlich. Ja. Was ich den besten Take an der Geschichte fand, ist, dass die Woken dann gekommen sind und gesagt haben, ja, aber die ist mit weiblichen Geschlechtsteilen geboren worden, die eine Person. Als ob das irgendwie in ihrer Logik sonst irgendwas bestimmen würde, kommen die jetzt auf einmal mit den Geschlechtsteilen und sagen, guck doch, ist ja eine Frau. Auch wenn die meisten, so wie ich das bei Frau Vollbrecht gelesen habe, die meisten Leute, die diese Abweichung von der normalen Entwicklung haben, halt trotzdem sowas wie Hoden haben, die halt eben das auch das Testosteron mitproduziert. Und auch diese Läufer hier, Caster Semenya, da gibt es ja schon länger auch Debatten drum und diese Person, die sagt ja auch, meine Hoden machen mich nicht zu einem Mann. Und ich denke mal, ja. Warum? Es ist doch ganz einfach. Macht eine offene Kategorie und eine Kategorie, die rein für Frauen ist. Und in der offenen Kategorie können alle antreten, die irgendwie Sport machen wollen. Und in der Können auch die Männer mit Frauenkategorie, antreten. Männer und alles andere ja, und natürlich Frauen. offen ist Ja. Männer, Ja. Transsexuelle, Intersexuelle ja. und fertig. Ja? Dann ist doch überhaupt keine Frage. Warum müssen die denn, niemand verwehrt denen ja die Teilnahme an der Olympiade, aber sie können halt nicht bei den Frauen teilnehmen. Punkt, Ende. Ich meine, guck dir, wenn man die Bilder von denen sieht, das ist vom Körperbau her sind das Männer. Ja, genau, das ist auch so das Hauptding, wo ich auch dran gedacht habe, genau, es sieht halt so aus und deswegen, also man kann sich ja natürlich darüber aufregen, dass du, also ich finde es halt schon wichtig zu sagen, dass das jetzt nicht so ein Fall war wie die Silja Thomas-Geschichte. Also das sind jetzt nicht ja, irgendwelche Leute, die sich einfach überlegt haben, dass sie da vielleicht besser irgendwie durchkommen oder so und sich dann umidentifizieren. Das würde ich, glaube ich, jetzt nicht bei denen. Also zumindest bei, also diese, die Algerierin lebt ja wohl auf jeden Fall seit Jugendzeit als Frau. Bei der anderen Person aus Korea war die, glaube ich, habe ich jetzt gar nichts irgendwie groß über die gehört, was ihr also, Background ist. Also wenn ich die Bilder von der algerischen Person sehe, sieht es für mich halt auch nicht im Lebensstil. Da gibt es ja inzwischen kursieren ja ein paar mehr Bilder, da sieht nirgendwo was nach Frau aus. Ja, schon gar nicht nach einer Frau aus einem islamischen Land, weil es fehlt immer ein wichtiges Accessoire. Ja, wobei ich nicht weiß, wie das in Algerien ist. Was ist jemand? Ich denke mal, das wird wie überall sein, dass langsam ja, das naja. Fundamentalismus ja. hochkriecht. Ja, aber ich meine, das ist jetzt in der Menschen Türkei gibt es ja auch genug Leute, die da, denen das nicht einfallen würde, sich sowas anzuziehen. Also das würde ich jetzt nicht so unbedingt sagen. Ja, aber ja, also es ist auf jeden Fall nicht wie diese Lia Thomas-Geschichte, damit ist es auf jeden Fall nicht direkt zu vergleichen, ja. Und also das ist hier nochmal das Statement von dieser IBA, International Boxing Association. Und die haben hier halt nicht gesagt, dass es Testosteron-Test war, sondern die haben halt nur von Tests gesprochen. Also bleibt ja eigentlich nur noch eine Sache über und das ist dieser Chromosomengeschichte. Und dementsprechend kann man halt davon ausgehen, obwohl sie ja sagen, dass sie das nicht verraten, weil wegen Persönlichkeitsschutz. Aber ja, also kann man eigentlich drauf schließen, weil halt nichts anderes übrig bleibt. Also es gibt wohl nur diesen Testosterontest und diesen auf die Chromosomen. Und deswegen haben sie die da halt nicht. Urkunde von 2018. Das ist halt so ein bisschen sketchy. Ja, ich meine, ja. In Deutschland ist das ja auch, also ja, also bei diesen Intersexuellen ist das ja auch nicht so ganz so einfach. Es kann ja auch sein, dass sie es erst irgendwie anders eingetragen haben und die Leute sich dann so zu sehen. Also da würde ich denen das schon, das ist ja schon nicht so wie diese Trans-Geschichte auf jeden Fall. Ja, gut, aber das auch versuche zu definieren. Und da, bei Twitter kann ich mich erinnern, hatte dann wieder jemand was von erst Chromosomen, dann Gameten geschrieben und so. Und dann kam noch jemand mit noch einer anderen Ebene. Der ja, Erklärung es geht alles so wild durcheinander. Ja. Das, ey, das haben wir dann echt auch zu viele, wo ich mir denke, ja, dann mache ich vielleicht doch irgendwie daran fest, ob jemand mit einem Penis bestückt ist oder nicht. Ne? Ist ein bisschen handhabbarer. Ja, wie die Leute halt wirken, das ist halt schon wichtig. Ne? Also das kann man ja halt nicht ganz wegschieben. Ja. Da habe ich halt auch schon viele Sachen so gehört, so ja, aber die ist doch eine Frau und von daher, aber tut mir leid, Mädchen. Ja, in den 90er die chinesischen Gewichtheberinnen, das waren auch Frauen. Ne? Also, und ich meine halt mit einem Bizeps, der halt doppelt so groß ist wie der von deinem Gegner einfach. Ja. Den dein Gegner auch nicht erreichen kann, es sei denn, er nimmt Steroide oder so. Ja. Ja, genau, und das ist halt ausschlaggebend und deswegen ausschlaggebend beim Boxen, ja. Ich war am Boxenstock machen. Ja, und deswegen haben sie die halt hier auch disqualifiziert und das hätten sie halt bei Olympia auch machen sollen und nicht dann irgendwie sagen sollen, ja. Und aber das zieht halt alles noch größere Kreise, weil dann hast du hier noch so eine Geschichte mit bei, dass die UNICEF hier die Dame Frau Kelif hier als Top Female Boxer Dreams of Gold to inspire young people. Ja, da bin ich auch drüber gestolpert, dass sie hier irgendwie zu so einer UNICEF-Botschafterin hier gemacht wurde. Ja, sowieso auch, dass halt jetzt auch in dieser Diskussion wieder die ganze politische Queerness-Fraktion aus den Löchern kommt und sagt, hier, das zeigt doch die armen Transgender, bla bla bla. Also hier wird wieder knallhart das Leiden von Menschen mit einer körperlichen Fehlbildung für politische Zwecke ausgeschlagen. Und das fand ich auch so ätzend, dass es halt auf der einen Seite hieß so, ja, ihr Idioten, ihr behauptet ja hier irgendwie trans, aber die ist ja gar nicht trans. Und aber dann so nach dem Motto, ja, es passiert ja gar nicht, aber dann natürlich im zweiten Satz kommt wieder das, aber es ist, wäre gut, wenn es passiert, indem man dann irgendwie so sagt, ja, eigentlich ist es ja eh alles egal und vielleicht gewinnen die ja auch gar nicht und so überlegen waren die noch gar nicht, irgendwie wurde dann irgendwie behauptet. Und, der Kampf hat 46 Sekunden gedauert, der von der algerischen Person gegen die Italienerin. Ja. Und es gab ja jetzt auch schon einen Kampf wohl von der Rumänin oder Bulgarin gegen den anderen. Die andere Person, wo die dann am Ende halt den Handschlag verweigert hat und stattdessen ihre Finger zu einem X gekreuzt hat, um zu sagen, hier, X-Chromosomen sind das Ding. Ja, und das ist ja, it's being able to overcome the obstacles in my life. Ja, die Obstacles in deinem Life, die kannst du overcome, aber nicht die Test-Tickets in deinem Life. Die holen nicht wieder ein. Da kannst du nicht vorweglaufen. Nö. Ja, wenn du das machst, musst du schon Balls haben. Ah, no, verdammt. This is it. The boys in her village felt threatened and picked fights, was er steht hier. Oh. Was auch. Ich glaube kaum, dass wenn die da als Frau gelebt hätte, Boys in the village, sie überhaupt hätten anfassen dürfen. Ganz ehrlich. Aber jeder wie er mag. Ja, ich weiß aber, wie gesagt, nicht, was in Algerien vor 10 Jahren irgendwie los war. Ich ironically, habe das in die Gruppe gepostet die Woche, dieses Ding von South Park. Habt ihr euch das angesehen? Das war sehr lustig. Eric ist jetzt auch irgendwie transgender. Ach so, das ist doch uralt. Ist schon uralt? Gut, ja, ist eigentlich uralt, ja. Fand ich lustig. Schon uralt. Und es waren halt alle Talking Points drin, ja, die jetzt hier auch wieder ausgepackt werden. Ja, und auch das, was Mr. Garrison dann sagt, so, ja, gib ihm einfach, was er will. Oh. Das, ja, weil es ist ja schon länger so. Also, ist ja nicht erst seit kurzem so. Ist nur vielen Leuten früher nicht aufgefallen. Was ist denn Cis? Ja, Cis ist, wenn die Leute und Mr. Mackie dann so, ja, aber das ist nicht einfach normal. Oh, Mr. Mackie, das darf man nicht sagen, Mann. Ja, auf jeden Fall. Das, die Dame, die Fußball gespielt hat und Boxen ist ein Vorbild für alle und sie kann uns zeigen, ja, ich dachte, dass wir alles erreichen mal, können. Auch wenn mir das vielleicht nicht nur Freunde einbringen, ich finde Boxen sowieso primitiv. Also ich finde, ja, so lange gegen den Kopf hauen, bis einer umfällt, ist kein Sport. Ja, es gibt ja auch technisches. Meine Aufmerksamkeit widme. Die werden also, ja auch schon, der Kampf wird ja auch schon beendet, bevor die Leute umfallen. Wenn ja, aber auch, ich habe die letzten Sachen, die ich da gesehen habe, war meinem Freund, der immer den Klitschko gucken wollte und das war immer, die großen Männer stehen da und umarmen sich eine halbe Stunde lang. Ja, und dann klingelt jemand und jemand wird der Arm gehoben. Das ist, ja, ich, also dann echt, keine Ahnung, gucke ich lieber Kendo, glaube ich, oder so, wenn ich jemanden kämpfen sehen will oder Judo oder sowas. Ja, Slapfight. Oh, ja, ja, also, aber ich finde find ja auch diese Auswüchse mit dem Mixed Martial Arts und Bare Knuckle und sowas, das ist alles kranke Scheiße, sorry. Ich auch. Das ist brutal. Das ist der Weg runter in den Keller der Zivilisation. Ja, weiß nicht genug drüber. Ein super toller Take war ja auch von Luigi. Fäusten ins Gesicht hauen, mehr muss ich nicht wissen. Oh Gott, Luigi Partisano. Luigi. Oh Luigi sagt, die Boxerin ist als Frau geboren. Alle, die behaupten, dass sie ein Mann sei oder ein Transfrau, haben keine Ahnung, wovon sie da reden. Wie niederträchtig der rechte Mob ist, zeigt sich an der entbrannten Debatte dazu. Sie ist als Frau aufgewachsen und sie ist biologisch eine Frau. Sie ist biologisch als Frau geboren, allerdings als XY-Chromosom, was nicht passt. Luigi. Das heißt, sie ist jetzt dann intersexuell. Ja, das würde es bedeuten, aber dann auch nicht unbedingt, dass sie dann eine Frau ist dadurch. Auf jeden Fall halt keiner, die sich boxen kann mit anderen Frauen. Biologisch eine Frau mit einem Aber, nee, nicht wirklich. Jetzt könnte darüber diskutiert werden, wenn man wie man mit solchen Fällen umgeht, aber bitte nicht dem nun böswillige Lügen verbreitet werden. Ja, indem böswillige Lügen. Ja, die böswillige Lüge ja in diesem Fall, dass jemand, der mit XY-Chromosomen hat, keine Frau ist. Vor allem biologisch keine Frau ist. Das ist die böswillige Lüge in diesem Fall. Und jetzt, was mir am besten gefallen hat in diesem Tweet, die Szene der italienischen Boxerin ist einfach lächerlich. Selten eine so schlechte Verliererin erlebt. Und dass die Faschistin Meloni und Rechtsextremisten und Torps aus Deutschland und weltweit drauf stürzen, zeigt, dass es ihnen darum geht, gewisse Trigger zu drücken und Hass zu verbreiten. Ja, aber dass du da hier drauf eingehst mit der Linkspartei hier, dass die Faschisten und die Dorfs und so, das ist nicht dazu da, um gewisse Trigger zu drücken. Ne? Die hat doch eigentlich auch den Kampf abgebrochen, also ohne richtig was draufgekriegt zu haben. Es hat einfach bei den Schlägen schon gemerkt, dass es zu hart ist, dass sie, wenn sie einen kriegt, der sie umhaut, dass sie so, vielleicht auch so schnell nicht wieder aufsteht oder so. Deswegen doch wohl aus Angst irgendwie da hingeworfen. Das ist so eine schlechte Verliererin, wenn sie sich darüber ärgert. Weiß ich nicht. Ja, vor allen Dingen jemand von der Linkspartei, der Leute schlechte Verlierer nennt. Ja. Achso. Finde ich auch gut. Normalerweise leiden doch die Menschen immer. Man muss dir Macht geben, damit du dich drum kümmerst. Luigi. Selten eine so schlechte Verliererin erlebt. Ihre Linke. Ja, und die Frankfurter Rundschau schreibt heute, die italienische Boxerin Angela Carini verliert bei Olympia gegen die Algerierin. Es entbrennt eine Debatte um das Geschlecht. Carini findet dies nicht fair. Die unterlegene Italienerin Angela Carini hat ihr Unverständnis über die Geschlechterdebatte um die algerische Boxerin geäußert. Wenn sie nach Meinung des IOC kämpfen darf, respektiere ich diese Entscheidung, sagt die 25-Jährige der Gazzetta dello Sport. Sie habe versucht, die Diskussion auszublenden. Also sie musste sich ja auch entschuldigen dafür, dass sie irgendwie, oder war das die andere, dass sie da überhaupt was gesagt hat, im Endeffekt. Das weiß ich jetzt nicht, aber hier wird es halt so hingedreht. Diese Kontroversen haben mich auf jeden Fall traurig gemacht und es tut mir leid für die Gegnerin, die auch nur hier ist, um zu kämpfen, sagte Carini. Sie hatte in der ersten Runde nach 46 Sekunden durch technischen K.O. gegen... hat gar nicht aufgegeben. Ihre Gegnerin war bei der WM wegen erhöhter Testosteronwerte ausgeschlossen worden. Was ja nicht stimmt, aber davon mal abgesehen. Also die italienische Boxerin Carini hat sich nach dem Handschlag eklar bei den Olympischen Spielen im Anschluss an diesen Kampf gegen den Mann Kalib bei dieser entschuldigt. Dies war nicht meine Absicht. Eigentlich möchte ich mich bei ihr und allen anderen entschuldigen. Ich war wütend, weil sich meine Olympischen Spiele in Luft aufgelöst haben. Ja, genau, das war nach dem Kampf mit dem Handschlag. Ne? Ja, das ist ja irgendwie bla bla. Genau, dies war ein Missverständnis gewesen. Das war keine absichtliche Geste. Ich entschuldige mich bei ihr und bei allen. Ich war wütend, genau, das haben wir gerade schon gehört. Ich habe nichts gegen die Algerien. Wenn ich sie noch einmal treffen würde, würde ich sie umarmen, sagte sie. Oder ist ja alles gut. Ja, und jetzt kommt die Faschistin hier, Meloni, die sagt, man muss in der Lage sein, auf gleicher Augenhöhe zu kämpfen. Von meinem Standpunkt aus war es kein Wettbewerb untergleichen. Ne, sagt hier, dass die, also der Linke sagt, auch schlechte Verlierer, und die angebliche Faschistin sagt, das ist aber kein Wettbewerb untergleichen. Das ist schon alles ganz schön panne. Das gefällt mir aber nicht. Ich denke, dass Athleten, die männliche genetische Merkmale haben, nicht zu Frauenwettbewerben zugelassen werden sollten. Nicht, weil man jemanden diskriminieren will, sondern um die Rechte der weiblichen Athleten zu schützen, damit sie unter gleichen Bedingungen konkurrieren können. Ja. Ich bin verwirrt. Ah, jetzt kommt die totale Verwirrung. Und jetzt hören wir es nochmal, zwar auf Englisch, aber from the horse's mouth. Thomas Bach, IOC. See now is that some want to own the definition of who is a woman. So. And there I can only invite them to come up with a scientific based a new definition of who is a woman and how can somebody being born, raised, competed and having a passport as a woman cannot be considered a woman. If they are coming up with something, we are ready to listen. We are ready to look into it. But we will not take part in a politically motivated, sometimes politically motivated, cultural war. And allow me to say that what is going on in this context, in the social media, with all this hate speech, with this aggression and abuse, and fueled by this agenda, is totally unacceptable. Also, er sagt, es sollte doch jemand kommen und ihnen eine neue wissenschaftliche Definition davon geben, was eine Frau ist. Und diese Person, um die es geht, sei schließlich als Frau aufgewachsen, habe als Frau gekämpft, als Frau geboren. Und er sagt, dass das ganz, ganz schrecklich durch die Kräfte im Kulturkampf ausgenutzt wird, was da gerade passiert. Aber Thomas, wer hat denn ein Schiff voller Transen mit einem blauen Dionysos und jemandem, den die Eier raushängen? Und wer hat denn... Das waren ja wohl gar nicht die Eier, die da raushängen, dem, was ich gesehen habe. Echt? Das sah nur so aus. Sah aber verdammt so aus. Und natürlich ist es Hate Speech und natürlich ist es Hass und natürlich soziale Medien. Ne? Aber sie machen Frauenwettbewerbe, ohne zu wissen, was eine Frau ist. Er tut ja so, als würde es auch keine Ideen geben. Ich meine, wir haben noch gerade diesen anderen Boxverband da gesehen. Die haben ja eine Idee, wie sie die Leute disqualifizieren können. Das scheint ja geklappt zu haben. Also. Thomas Matt Walsh Bach. What is a woman? Ja, yeah, genau. Also, ja, dann vielleicht sollte Matt sich mit ihm zusammensetzen und dann. Ja, und auch solche Takes gab es hier irgendwie von J.K. Rowling, die sagt: Would any picture sum up our new men's rights movement better? The smirk of a male who knows he's protected by a misogynist sporting establishment, enjoying the distress of women he's just punched in the head and whose life ambition has just been shattered. Also auch nur in dem Kopf von der guten J.K. Rowling hier. Also erstmal Männerrechts-Movement. Ja. Und Smirk, ich sehe den da nicht smirken. Das ist in deinem Kopf, JJ. J.K. Ja, echt ein komischer Take. Und enjoying the distress ist auch nur in deinem Kopf. Sei es in deinem Kopf. Und dann fand ich hier die Antwort von Grams. Misogynist Sporting Establishment. Also, ja, JK. Das ist halt wie immer mit Feministinnen. Sie können nicht über ihren Tellerrand gucken. Nee, sehen nur, was sie sehen wollen. Das ist ganz furchtbar. Ja, und Grams sagt hier: Women voted for and Abed and defended this. Men are against it. Some weaker men called allies only defend this because women have said they support it. Airports law. Ja, nicht nur das, auch halt eben glaubt den Betroffenen und bla bla. If the women stand up to this, all of it stops. And it should stop. Ja, guckt wenn euch. Wenn Frauen einfach sagen würden, nee, unter den Umständen kämpfen wir nicht, wenn alle Frauen die Chuzpe hätten, das zu tun, könnten die sich da alleine hauen. Das würde nicht lang funktionieren. Ja, damit einhergehen würden da mal vielleicht auch ein paar andere Glaubens, wie soll man sagen, Weisheiten hinten drüber fallen, denke ich mal. Ich weiß nicht genau was, aber es ist ja alles ein bisschen zusammenhängend und wenn man das so fallen lässt oder wenn das dann fällt, dann fallen noch andere Sachen. Vielleicht ist das auch ein Grund, dass wir das so schwer loslassen können, das Thema, die Feministen. Ja, das kam ja auch aus dieser Reihe von schlechten Takes jetzt gerade bei Twitter. Und ich habe das erste Mal gesehen, habe ich schon gedacht, irgendwie, ob ich das mit reinnehmen soll. Dann habe ich das zweite Mal gesehen, habe ich gedacht, ob ich es mit reinnehmen soll. Und nach dem fünften Mal, als mir irgendwie die fünfte Person irgendwie in die Timeline gespült hat, dieses beschissene Bild hier mit diesem, mit dieser Caption hier, da habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf, dann reden wir da jetzt mal drüber. Also, das soll hier Frauenhass darstellen, die zwei Arten von Frauenhass. Wir haben hier einmal die spanischen Volleyballdamen und die ägyptischen Volleyballdamen. Die ägyptischen Volleyballdamen hier verhüllt und die spanischen Volleyballdamen mit, sagt man dazu, Bikini, weiß ich nicht. Ja, ich schon. Ja. Und das sind die zwei Arten von Frauenhass, oder wie? Und die können. Also sollen die doch ein T-Shirt auflaufen, wenn denen das nicht passt oder eben so? Eben, genau, die könnten sich auch nicht wehren, die Spanierinnen, ne? Wenn sie das nicht wollten. Und es gibt auch keine Frauen, die jeden Sommer irgendwie sich ein neues Ding kaufen und sich damit an den Strand legen und durchaus auch darauf hoffen, dass diese Kleidung Dinge betont, die sie zeigen wollen, um Bienen anzulocken oder sowas. So was ich schon ein bisschen krass finde, ist, dass diese Anzüge schwarz sind auch noch. Ne? Das ist schon krank, ja. Und dann halt diese Brillen dazu, da sieht es wirklich aus, als wären sie so eine Special Forces Unit oder so. Ja. Edgy, jedenfalls, steht ja auch drauf. Na gut, Brillen haben die anderen auch auf, aber... Ja, aber die haben halt so, das sieht so wie Skibrillen aus, was die haben, und die anderen haben irgendwie so Sportbrillen auf, wenn ich das von hinten richtig sehen kann. Ich sehe ja nur bei der linken ein Stück von dem Brillenglas. Aber die anderen haben ja so richtige Skimützen auf, da, Skibrillen auf. Ja, aber jetzt mal unabhängig davon, ob die sich das jetzt ausgesucht haben, um da irgendwie besonders hübsch irgendwie auszusehen oder so, weil ich kann mir das schon gut vorstellen, dass einfach der Verband das einkauft und dann sagt, hier, anziehen. Also, kann ich mir schon vorstellen. Weil ja, ich denke, wenn du sagen würdest, ich bin religiöse Volleyballerin und ich möchte das nicht, könnten sie dir auch nicht verbieten, halt irgendwie züchtiger dahin zu kommen. Ja, diese Diskussion will ich jetzt nicht aufmachen, aber ich denke halt eben schon, dass es jetzt nicht so ist, dass die sich jetzt alle irgendwie demokratisch abgestimmt haben, wie frei ihre Arschbacken sein sollen, damit das irgendwie besonders vielen Leuten gefällt, will ich jetzt nicht mutmaßen. Aber selbst wenn, mal angenommen jetzt, dass irgendwie das jetzt den Männern gefällt, aber warum ist es denn Frauenhass? Wenn es den Männern gefällt, wenn es den Männern gefällt, dass sie eine... Die Frauen können anziehen, was sie wollen. Das ist irgendwie, die Diskussion ist ja schon älter und es gab in der Regel bis 2004, glaube ich, dass die Bikini-Hosen nur 7 cm breit sein dürfen am Rand. Das ist aber längst vergangen. Es ist Ewigkeiten her, es stimmt nicht. Die können anziehen, was sie möchten. Peng. Ja. Nur, glaube ich, keine Schuhe. Weiß ich nicht. Ja, so, aber es ist vollkommen egal. Es ist unabhängig davon. Jetzt mal angenommen, die müssen so da jetzt rumlaufen und den Männern gefällt es. Dann ist es ja trotzdem kein Frauenhass. Was hat das mit Frauenhass zu tun? Die werden zu Objekten degradiert für die Male Gazer. Ja. Ist immer Frauenhass. Frauenhass. Ist immer noch ein Hass. Ne? Ja, aber wenn du die Frauen zu sehr magst, weil sie die Klamotten anhaben, ist das Hass. Verstehst doch, Mammon. Ist doch nicht so schwer. Muss ja. Muss ja. Steh ich drüber. Ja, und auch der andere Hass, der gegen Transpersonen entfesselt wird in sozialen Medien, muss das sein, was Homosexuelle vor 50 Jahren abbekommen haben, meint Herr Ronzheimer. Sie hatten nur Glück, dass es damals noch keine sozialen Medien gab. Nee. Herr Ronzheimer, das war zum Beispiel auch so bei den Leuten, dass sie ja gar nicht das offenlegen mussten. Ich glaube, die Schwulenvorlese-Kinderstunde hätte damals genauso zu Protest, und zwar zu mehr und zu gewalttätigerem Protest geführt vor 50 Jahren, als es die Trans-Story-Hours heute tun. Paul. Ja, und vor allen Dingen damals gab es das ja auch, dass die Leute ihren Körper verändern mussten. Und die Schwulen haben auch nicht verlangt, vor Kindern vorlesen zu dürfen. Und das geht heutzutage als schlechte Idee, als richtig beschissene Idee, dass die Leute da zwangskastriert worden sind. Und die Schwulen haben auch von niemandem verlangt, dass er ihr Schwulsein affirmiert oder sagt, toll, dass du schwul bist oder irgend sowas. Und die haben auch nicht verlangt, dass es ein Gesetz gibt, dass wenn einer sagt, der hat aber schon mal mit einer Frau rumgeknutscht und jetzt ist er schwul, du zu einer Strafe verurteilt werden kannst. Paul. Ja, und dann der letzte Satz, erstaunlich, wie viele Schwule sich dennoch daran beteiligen, also an dem Hass auf Transpersonen. Und in den Kommentaren darunter waren natürlich so Leute wie Ali Utlu und so, alle gesagt haben, Lieber Paul, das ist scheinbar keine Ahnung, wovon du hier redest, aber wir erklären es dir gerne. Er wollte auch mal ein bisschen provokativ sein, ne? Und provokant sein. Der Paul. Ja, es scheint ja bei manchen Leuten irgendwie so die Idee zu sein. LGBTIQ+. Und dass das früher wir waren, sind heute die. Nee, ist nicht so, Paul. Ist nicht so. Ja, aber ich denke auch, wenn du die ganze Zeit so einen Helm trägst, der drückt auch. Dann kriegst du so Druckschmerz und so. Ja, gut. Und auch gegen die Chloe Cole gab es hier nochmal so einen Artikel, das ist hier von welcher Seite? Der Los Angeles Times. How California Teen Chloe Cole emerged as a leader of the Detransition Movement. Also es geht um Detransitionierer und die Chloe Cole hatte ja auch da bei dem Investoren-Meeting von Disney angerufen und gesagt, dass sie mit dem Transkram aufhören sollen. Und tourt ja durch die Vereinigten Staaten und war auch im Kongress und an allen möglichen Stellen. Das wird hier auch nochmal rekapituliert in diesem Artikel, weil sie natürlich immer wieder sagen, so, die Republikaner haben sie hierhin eingeladen und der von den Republikanern hat sie dahin eingeladen und die, die wir irgendwie bekloppt finden, hat sie irgendwie dorthin eingeladen und dieser Right-Wing-Influencer hat sie in seine Sendung eingeladen und so weiter und so fort. It's okay when we do it. Weil Tessa Ganserer und was sie, wie sie alle heißen, sitzen ständig irgendwo auf dem Präsentierteller und werden als Ikonen des linksradikalen kulturmarxistischen Komplexes rumgetragen. Aber die Rechten dürfen das natürlich nicht. Die Tessa hat ja jetzt einen neuen Partner, ne? Habe ich gehört. Den Oli B. Ja, so. Bitte? Ja, die Tessa hat einen neuen Partner. Neue Partnerin? Was genau? Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Weltraumaffen, No. Ja, und dann haben sie ja angebliche Studien, die ja beweisen, dass es sowieso nur 2% der Leute irgendwie detransitionieren wollen. Alle anderen sind super happy. Und auch zu diesem Spruch, den sie wohl auch gekriegt hat, von wegen möchten sie lieber einen gesunden, lebenden Sohn als oder eine tote Tochter. Na, diesen tollen Spruch. Den haben sie auch aufgegriffen und behaupten dann halt, ja, das ist ja in Wahrheit, bringen sich ja wirklich viele von denen um, aber es liegt ja daran, weil die nicht affirmiert werden und das sagt auch die Expertin XY und tralala und blablabla. Also sie schieben das halt alles weg, dass das halt ein Problem ist. Das ist irgendwie die Hälfte von dem Artikel und die andere Hälfte von dem Artikel ist irgendwie zu sagen so, ja, alle himmeln sie an und sie ist so bubbly und die Leute jubeln ihr zu und dann sagt irgendwer, du bist aber böse zu den Transleuten und dann verschwindet das Lächeln von ihrem Gesicht. Das ist irgendwie so ein Spruch, der hier drin steht in diesem Artikel. Denke ich mir auch so, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, es hilft euch irgendwas über Los Angeles Times. Aber ich glaube eher nicht. This is Los Angeles, a hive of scum and villainy. Ja, und an der UCLA gibt es ja eine gewisse Juraprofessorin und wie ich hier sehe, auch Columbia, okay, ist ja auch da gehört sie schon ja die nächste Marxistin von der Columbia-Universität. Kimberly Crenshaw, und die hat diese Woche hier behauptet, dass die schwarzen Frauen weniger als 10% der Bevölkerung ausmachen. In Amerika ist sie natürlich gemeint. Aber trotzdem, wenn es um Polizei hier, also Schüsse von der Polizei geht, dann sind sie ein Drittel von denen. Und die meisten von ihnen sind unbewaffnet. Und das ist genau das, was jetzt hier irgendwie mit Sonja Massey irgendwie passiert ist. Da haben sie mal wieder so einen Punkt wahrscheinlich wieder hier. Eine, die wird jetzt wahrscheinlich wieder in das Pantheon mit aufgenommen. Ja, die hat wohl die Polizei gerufen und ist dann selber von den Polizisten getötet worden. Okay. Ja, auf jeden Fall gibt es hier die Community-Note, die das Ganze mal vorrechnet, nämlich 84 gab es da wohl von 9.929 Shootings mit Todesfolge von der Polizei und das wird irgendwie in der Washington Post führt darüber wohl eine Statistik. Das sind die schwarzen Frauen gewesen. 84 von über 9.000. Also das ist kein Drittel. Und dann rechnen sie es ja auch vor. 84 geteilt durch 9.929 sind 0,0085. Und das wäre also, ein Drittel wäre 40 mal so viel. Aber das ist hier die Expertin, ne? Expertin für Rassenkram und Ungerechtigkeiten und Intersektionalität. Und der 13 Dead Ghosts mahnt im Chat auch das an, was ich gedacht habe. Also will man da wirklich hin? Also obwohl Schwarze nur ungefähr 10% der Bevölkerung ausmachen, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ist das eine gute Idee, Kimberly Crenshaw? Weil da könnten dir deine Kritiker recht schnell Dinge vorrechnen, die du nicht sehen willst. Ja, die wird sie dann ignorieren. Und also in deren Kopf ist das ja alles total ungerechtfertigt. Ne? Also in deren Kopf, da laufen die ja irgendwie die Straße runter und dann hört man das Quietschen von den Reifen vom Polizeiauto. Und dann ist wieder eine tot. So sehen die ja die Welt. Das hat ja alles, immer alles nichts mit nichts zu tun. Black on Black Killings und sowas interessiert die gar nicht. Oder wie viel von den Polizisten waren denn schwarz, die geschossen haben? Ja, dann waren die ja wieder Männer. Das wäre ja dann wahrscheinlich wieder die Intersektionalität wieder komplett belegt. Ja. Ein Weißsein ist keine Hautfarbe, es ist eine Kategorie, ne? Wissen wir ja. Und der Fake-Account fragt zu Recht, will sie Quoten für Erschießungen? Ist das wirklich so? Nee, sie will die Polizei weghaben, bis dann die kommunistische Revolution kommt und dann kommt die Polizei im großen Stil wieder und dann wird wirklich erschossen ohne Ende. Ja, unser Finanzminister ist gerade den großen Wurf am Plan drin. Ne? Und zwar wird hier gefordert von der Taz, dass das Ehegattensplitting komplett weg müsste. Unser Minister möchte aber, glaube ich, nur die Steuerklasse 4 streichen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Steuerklasse 3 und 5 sondern modernisiert werden. Und im Endeffekt aber trotzdem die gleiche Steuerlast herauskommen. Also irgendwie so ein Nicht-Projekt. Und das Ehegattensplitting komplett abzuschaffen, könnte man vielleicht von Kindern abhängig machen, aber finde ich grundsätzlich nicht so richtig gut. Also ja, das ist totaler Quatsch, weil es geht bei diesen Leuten ja wieder nur davon, und das ist in diesem Artikel ja auch wieder unerträglich, dass sie ja so tun, als wären jetzt Männer und Frauen irgendwie, er verdient Geld und das bleibt komplett bei ihm und sie verdient Geld und das bleibt komplett bei ihr und er hat ja dann mehr Geld. Das wird auf keinen Fall in die Perspektive der gemeinsamen Veranlagung gewechselt oder so. Ja, und deswegen gibt es das ja überhaupt auch erst, weil das nämlich ein Haushalt dann ist, Simone Schmollack. Das sind keine wirtschaftlichen Konkurrenten. Das landet alles in demselben Topf und deswegen können die diesen Trick in Anführungsstrichen ja auch machen damit. Und was du willst das haben, dass die Leute alle, dass sie dann mehr besteuert werden. Und das ist dann super, weil ja dann die ja noch weniger Geld in ihrem gemeinsamen Haushalt haben. Aber der verdammte Mann darf dann noch weniger behalten von dem Geld und die Frau ein bisschen mehr und damit ist Gerechtigkeit hergestellt, ja. Und am Strich haben sie viel weniger, aber Gerechtigkeit ist hergestellt. Willkommen bei den Linken. Ja, natürlich ist das so, Mann. Deswegen macht Wenn sie bei den Männern einsammeln, dann sammeln sie vielleicht mehr ein. Das meine ich so, ne? Das könnte vielleicht nochmal einen Unterschied machen. Ja, deswegen wird es ja mehr. Deswegen ist es ja mehr Geld, was sie dann im Endeffekt. Also deswegen haben sie ja weniger Geld, weil mehr ihnen weggenommen wird. Deswegen ist es ja so. Wenn sie bei den Männern mehr einsammeln. Deswegen macht man diesen Trick, ja. Und außerdem, Frau Schmoller, kannst du uns mal erklären, warum dann einfach in diesen Beziehungen immer die Frauen, weil das würde ja genauso gut funktionieren, wenn die Männer jetzt viel weniger Geld verdienen als die Frauen, würde es ja genauso funktionieren. Ja, aber neuer Mensch nicht in Sicht, genau, so ist es nämlich. Und das ist der Grund, warum es die Frauen betrifft und nicht die Männer. Der einzige Grund. Ja, dabei betrifft es eigentlich Familien oder Ehegatten, ne? Ihr hört die ganze Zeit Horrornachrichten darüber, dass Leute entlassen werden und Firmen zumachen und all das. Aber es gibt glücklicherweise in Deutschland immer noch Erfindergeist. Und hier haben endlich Menschen ein Produkt entwickelt, das die Welt wirklich braucht, ja, das umweltneutral produziert werden kann und das allen hilft, nämlich den Pronomen-Button für die LGBTQ-Szene. Ihr seht jetzt, glaube ich, das Bild für die, die es nicht sehen, weil sie nur zuhören. Das sind drei diverse Menschen, sage ich mal vorsichtig, Nämlich Sebastian Peetz, Alex Kaubert und Skyler Radsack. Das ist doch Sozialarbeiter, der mit seinen beiden Schützlingen da was ausgebaldobert hat. Genau, die haben nämlich im Keller in Königslutter haben sie eine Buttonmaschine gefunden. Ja. Schnell war die Idee geboren, für den eigenen Bereich Anstecker herzustellen, die Auskunft geben über das passende Pronomen, mit dem der Träger oder die Trägerin angesprochen werden will. Denn Alex Kaubert gehört so genauso wie Skyler Radsack zur LGBTQ-Community. Da wäre ich jetzt beim Bild nicht drauf gekommen. Also da hättest du mich schütteln und rütteln können, hätte ich jetzt nicht gesagt. Die zwei gehören die LGBT, also ja, kann von außen den Menschen ja auch nicht ansehen. Na doch, kann er mir eine Ausrede, das nicht zu sagen, das nicht zu benutzen, das Pronomen. Ne? Ja. Bambi Shoots, was wird hier gefragt? Bambi Shoots back. Ja. Ist auf Bambi geschossen worden? Ich dachte nur auf seine Mutter. Ja, ist ja egal, er kann ja trotzdem zurückschießen. Okay, Bambi! Ja, genau. Also warum ist denn er ihm, das ist so dunkel, ja. Das ist so, das Böse, so ein, ne? Feuriges Auge im Hintergrund. Wahrscheinlich. Meine Pronomen sind er ihm und ich bin an allem schuld. Mittlerweile ist das ein großes Projekt geworden. Über das eigentliche Werkstattprojekt hinaus. Das sieht Sebastian Peetz genauso. Der diplomierte Sozialarbeiter und Sozialpädagoge arbeitet seit 15 Jahren als Reha-Begleiter und seit 2 Jahren im betrieblichen Gesundheitsmanagement von LAVI. Er hat seit einiger Zeit eine zunehmende Zahl von Menschen registriert, die sich als queer definieren. Es passt gut zu unserem Themenjahr, dass wir uns jetzt professioneller mit diesen transidenten Personen auseinandersetzen. Und zwar in allen Maßnahmen, die wir hier bei LAVI anbieten, für 0,2% der Bevölkerung. Muss man alle Maßnahmen umkrempeln und neu bauen und die vorne hinstellen und sagen, guck mal, wie geilo. Und ein Baustein dieser Auseinandersetzung sind jetzt also die Buttons. Denn über Kleidung oder andere Accessoires auf das empfundene Geschlecht des Gegenübers zu schließen, ist nicht mehr möglich. Schreibt euch das hinter die Ohren. Wenn jemand im Kleid kommt, ist es nicht möglich, einfach zu sagen, oh, guck mal, Kleid, auch an den richtigen Stellen ausgefüllt, ist eine Frau. Das ist nicht mehr möglich. Nach Aussage, sehen Sie davon ab. Nach Aussage des Duos Kaupert-Radsack, die beiden sind 19 und 21 Jahre alt, reagieren Betroffene zwar nachsichtig, wenn sie falsch angesprochen werden, und doch entstehe ein unschönes Gefühl, wenn das Gegenüber ein falsches Pronomen nutzt. Es entsteht ein unschönes Gefühl, da muss ich gleich die Buttonmaschine aus dem Keller holen. Ja, genau. Mit genug Buttons kann man die Leute auch mit starken Magneten bekämpfen, sagt Fake Account. ja, Skylar Radsack. So nenne ich mein nächstes Auto, glaube ich. Nun ja. Ja. Ist nicht alles schlecht in Deutschland, will ich sagen, ne? Also. Nur in 10 Jahren nochmal hören, was sie dazu sagen, ne? Ich meine, vielleicht sind die in 10 Jahren Weltmarktführer für Pronomen-Buttons und wir sehen alle scheiße aus. Ja, genau. Das könnte natürlich sein. Und dann jubeln die und sitzen oben auf und sagen sowas. Und wir müssen sagen, ja, tut uns leid. Da haben wir uns echt vertan. Haben die Weltraumwaffen mal was falsch irgendwie gemacht? Passiert ja sonst nie. Oh Gott, apropos falsch gemacht. Ja, es gibt eine neue Batman Animated Serie. Geht mir ein bisschen nah, weil ich die alte sehr gemocht habe. Also diese richtig alte hier, Paul Dini, Batman Animated, der erste Run, habe ich sogar die Comics gesammelt damals. Ja, so verrückt war ich. Und das war ja auch die Geburtsstätte von Harleen Quinzel, alias Harley Quinn. Und jetzt gibt es eine neue Serie, yay, für ein modernes neues Publikum, das ja jetzt wartet, bla bla bla bla bla. Executive Producer, J.J. Abrams, oh je, produziert von Prime, Amazon, oh je, oh fuck, muss das wirklich sein, also Batman Caped Crusader, ich weiß nicht, in wie vielen Artikeln dazu ich das Wort noirisch gelesen habe, also Film noir, noirisch. Ja. Es spielt also eher so in der Gangsterzeit, früher in den 40ern vielleicht, aber das hält es natürlich nicht davon ab, eine lesbische Romanze einzubauen. Ja, und dann hat man sich was ganz Neues ausgesucht, weil man fängt nicht mit dem Tod von Bruce Waynes Eltern an, sondern das kommt erst später. Und dann, also das geht so los, niemand weiß, wer das ist. Und dann gibt es Gerüchte über diesen Kreuzritter mit dem Cape, der da irgendwie und so weiter und so fort. Dann kommt so langsam der Rest der Leute ins Bild und da gibt es halt zu konstatieren, der Penguin ist jetzt eine dicke Frau und ja, schwarz. Ja. Jim Gordon, der Commissioner, ist schwarz. Barbara Gordon, Batgirl, schwarz. Harleen Quinzel alias Harley Quinn ist eine bodypositive Asiatin. Montoya ist jetzt lesbisch. Barbara Gordon ist natürlich sozialer Aktivist und Girlboss. Und böse sind natürlich die Männer wie Harvey Dent, der das Justizsystem natürlich repräsentiert in dem Fall. Also ich habe so den Eindruck da, dass das auch Anlässe sind, mehr Dialoge zu schreiben, mehr Dialoge überhaupt irgendwie zu machen und zu filmen. Und die sind ja günstiger, ne? Also ein paar Dialoge hinzuschmieren zwischen irgendwelchen Beteiligten ist natürlich immer ein bisschen billiger, als richtig Action zu machen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass irgendwie so viele auch erfunden werden, so viele komische Personen und so. Ich weiß nicht, ob das beim Animierten wirklich so ist. Also ist animiert. Die Charaktere in der Show erzählen uns, dass der Penguin, also die Penguin, stark, unabhängig und intelligent ist, obwohl alle ihre Aktionen laut diesem Zuschauer halt es eben nicht sagen. Unter anderem ermordet sie ihren eigenen Sohn, weil ihr eine unglaubwürdige Quelle irgendwas gesteckt hat. Ja, also intelligent, unabhängig und stark heißt also, deinen eigenen Sohn umzubringen, weil dir jemand Unsinn erzählt hat. Ja. Batman hat Schwierigkeiten, sich mit einem bodypositiven Girlboss fertig zu werden und am Ende ist sie schlauer als er und kann ihm entkommen. Und es gibt natürlich lesbische Kussszenen und sowas in den 1940er Jahren. Ja, ne? Ja, Kingsburn. Ich bin Batman. Him. Genau. Das wird wahrscheinlich so sein. Where's the trigger? Das ist so lächerlich, wirklich. Ihr müsst alles muss eurem Scheißdreckskult weichen. Zum Kotzen. Ja, es hat euch nie interessiert, was sie so machen, ne? Was sie so für Sexualitäten haben und so. Ja, und was ist das Problem? Warum muss man alles umbauen? Und warum muss Harley Quinn auf einmal dick sein? Und ich weiß, Harley Quinn ist euch ein Balken im Auge, weil ihr nicht verstehen könnt, warum Männer den Charakter anziehend finden. Klar, die ist sexy und all das, aber sie ist halt auch durch. Und ich glaube, das finden ganz schön viele Männer ganz interessant, dass sie halt eben nicht irgendwie so ein Weibchen ist, sondern durch. Und dabei noch gut aussieht. Also, das können wir so nicht lassen, auf keinen Fall. Nee, Harley muss weg. Die darf auch nicht mehr irgendwie Joker irgendwie jeden Wunsch von den Augen ablesen, wahrscheinlich, wenn es Joker überhaupt noch gibt. Oder Joker überhaupt noch was mit ihr zu tun hat. Oder ob sie gleich lesbisch mit Sergeant Montoya unterwegs ist oder so. Keine Ahnung. Und es geht gleich weiter. Hier haben wir einen ellenlangen Artikel. Dass Dungeons and Dragons jetzt endlich Species sagt und nicht mehr Rasse. Und soweit ich das richtig gelesen habe, gibt es auch keine Unterschiede mehr. Das heißt, für die Unkundigen früher konnte ein Gnom halt nur einen gewissen Stärkewert haben, weil er nun mal ein Gnom ist. Wir sind hier im gleichen Feld, wie das beim Frauenboxen ist, Oberkörperstärke und so weiter und so fort. Wenn ein Gnom halt nur 80 cm hoch ist, wird er niemals mit Rocky Balboa irgendwie um den Weltmeistertitel boxen. Das wird einfach nichts. Aber das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt können Gnome genauso stark sein wie Rocky Balboa. Und dann wird halt ein bisschen so ein Abriss gegeben in dem Artikel darüber. Über die Satanic Panic wird gesprochen und so weiter und so fort. Die im Jahr 2022 angekündigte Maßnahme des Unternehmens war durch die Ansicht motiviert, dass Spezies ein Begriff ist, der keine Erklärung bedarf und der die fantastische Natur der nichtmenschlichen Optionen des Spiels hervorhebt, so Jeremy Crawford, Game Director von Dungeons & Dragons. Wizards of the Coast sollte zu diesem Schritt beglückwünscht werden. Sowohl aus den von der Firma genannten Gründen als auch aus wissenschaftlicher Sicht, da es sich um eine Korrektur des seit langem bestehenden Fehlers handelt, Arten als Rassen zu beschreiben. Kinder, die ein lustiges Spiel spielen, werden nicht länger neben ihren 20-seitigen Würfeln auch ein verpfuschtes, eugenisches Konzept von Rassen aufgreifen. Weil, ja, da hole ich mir meine Biologiekenntnisse her, aus dem Rollenspiel. Ja, natürlich, was glauben Sie? Dass ich das nur zur Unterhaltung benutze? Spaß ist ein neurologischer Trick, mein Freund. Einige Spieler begrüßen die Änderungen und die Gründe für die Umstellung auf Spezies. Andere jedoch fühlten sich beleidigt und argumentierten, Wizards of the Coast gebe einer Woke-Mentalität nach und scheue sich, das Wort Rasse in den Mund zu nehmen. Wieder andere begrüßten den Schritt, fanden aber, dass er nicht weit genug ging. Ja, die kenne ich. Sie empfahlen die Entfernung des sonstigen Materials, das als anstößig empfunden werden könnte. Diese letzte Gruppe steht dem biologischen Essentialismus sehr kritisch gegenüber, schöner Euphemismus, bei dem wissenschaftliche und evolutionäre Sprache nachgeplappert wird, um die deutschen sozialen und kulturellen Unterschiede zwischen Gruppen zu erklären. Ja, hört ihr? Die Kritiker plappern diese evolutionären Standpunkte nur nach. Die glauben da gar, die wissen gar nichts darüber. Aber wenn jemand kommt und sagt, Geschlecht ist ein Spektrum, dann glaubt es bitte, weil das stimmt. Ja? Dieser Prozess geht mit der Verwendung von Begriffen wie Rasse einher, um zwischen Menschen und anderen Wesen wie Elfen, Zwergen und Orks zu unterscheiden. Insbesondere aufgrund der stereotypen Assoziationen mit der realen Welt, die manchmal zu diesen Fantasy-Spezies hergestellt werden. Was? Meinst du jetzt wieder der antisemitische Zwerg? Ich krieg die Krise, Alter. Da haben wir schon mal sehr lange drüber gesprochen, über den Artikel, und da waren wir uns alle relativ einig, dass es Zwerge und Gold und so halt nicht erst seit Tolkien gibt, sondern eher so seit dem Nibelungenlied. Dem fucking Nibelungenlied von 1200, keine Ahnung. Als Sozialwissenschaftlerin, die männerdominierte Subkulturen erforscht, soll ich dir besser nicht zuhören, habe ich im Rahmen meiner Forschungen, die Reaktionen auf Rassenfragen in Spielen untersucht. Eine zentrale Frage lautet, wenn der Begriff Rasse so aufgeladen ist, warum wird er dann in Spielen verwendet, um Unterschiede zu diskutieren, die nichts mit unserer traditionellen Verwendung des Wortes zu tun haben? Ja, fuck off. Weil auf unserer Welt eben keine verschiedenen Rassen humanoider Wesen leben. Deshalb. Und ich meine, wenn ich nach Amerika gucke, ist der Begriff Race halt noch viel weiter und viel öfter genutzt. Und weißt du, wo Dungeons & Dragons... Ach, vergiss es. Doch das Gefeierte, 1973 von Gary Gygax und Dave Arneson, mögen sie in Frieden ruhen, stützen sich beim Aufbau der Spielwelt stark auf die Populärliteratur und Folklore und die Bezüge zu den Werken des Fantasy-Autors J.R.R. Tolkien, die erstmals in einem Zeitalter des kolonialen Rassismus verfasst wurden. Alter Schwede, ja. Sind unverkennbar. In seiner Trilogie Der Herr der Ringe verwendete Tolkien das Wort Rasse häufig, um Unterschiede zwischen Menschen, Elfen und Hobbits zu charakterisieren. All den Gesellschaften, die in seinem Roman vorkommen. Und deswegen haben das die in D&D auch benutzt. Ja, und nur ihr Blödärsche, die nichts von Rollenspielkultur und Ars Magica ist nicht wirklich so ein gutes Rollenspiel, Oscar, finde ich. Also, nee. Ihr kommt da rein und sagt dann, das hat irgendwas mit Menschen zu tun. Das hat was mit Orks sind Schwarze und Zwerge sind Juden und überhaupt und sowieso. Ihr seid das, die das sehen. Wir haben das nie so gesehen, nie. Ich habe nie einen getroffen. Ich habe mal in einer Gruppe gespielt, in der waren die, doch, da waren die Gnome in der Welt, haben Jiddisch gesprochen. Aber nicht, weil die irgendwie gierig waren oder irgendwas, sondern weil der Spielleiter irgendwie Spaß dran hatte. Und dann haben wir das aufgegriffen und haben die halt Jiddisch gesprochen. Ja, und? Ich meine, wir haben auch schon Leute mit russischem Akzent oder sonst irgendwas im Spiel gehabt. Wo ist das fucking Problem? Alter Schwede. So, Moment. Insbesondere Spieler... Nein, so, also, Moment. Der biologische Essentialismus war also tief im Spiel verwurzelt. Citation needed. In den frühesten Versionen unterschieden die Autoren zwischen Menschen und anderen Gruppen, die zusammen als Halbmenschen bezeichnet wurden. Insbesondere Spieler, die sich dafür entschieden, Zwerge, Elfen, Halblinge oder andere Halbmenschen zu sein. Nee. Waren mit Grenzen belegt, die Menschen nicht hatten. Das stimmt so nicht. Die hatten Boni und Mali. Die haben Grenzen gehabt, weil um sie abzuheben, spieltechnisch, ja. Sie waren minderwertige Wesen. Unsinn. Sie konnten im Spiel nur bestimmte Berufe ausüben, Klassen genannt, konnten nur bis zu einem bestimmten Punkt voran, konnten alle nur. Und da jetzt so zu tun, als könnten Menschen weiter aufsteigen, als das ist einfach unehrlich, unterlagen eingebauten Beschränkungen. Beispielsweise hatten robuste, aber etwas langsame, mürrische Zwerge konstitutionelle Vorteile, aber Grenzen bei ihrer Geschicklichkeit und Ausstrahlung. Und was ist dagegen zu sagen? Es ist eine Spielmechanik und es ist eine Möglichkeit, das Ganze zu differenzieren. Niemand hat in dem Fall gedacht, ja, die Zwerge, die Minderwertigen, die können nicht mal irgendwie eine 18 in Charisma kriegen. Ihr seid alle doof. Darüber konnten alle Halbmenschen bis zu einer gewissen Form im Dunkeln sehen, was sie als etwas zwischen Mensch und Tier kennzeichnete. Oh mein Gott. Ja. Die haben Dark Vision. Viele Elfen etc. haben Dark Vision. Das ist ein Vorteil. Und niemand, den ich kenne, hätte das als tierisch gesehen, sondern das ist ein Vorteil. Das ist etwas, was jemand besser kann. Oh Gott. Das am häufigsten zitierte Element des biologischen Determinismus im frühen Spiel war jedoch eine Tabelle, die in den ersten Ausgaben Advanced Dungeons and Dragons erstellt wurde und vorschrieb, welche halbmenschlichen Kulturen problemlos miteinander auskommen würden oder eine natürliche Ableigung hatten. Elfen und Zwerge hegten per Dekret Antipathie. Keiner von beiden mochte Halborks und Gnomen tolerierten aus irgendeinem Grund nur Halbelfen. Oh Gott. Stellt euch vor, man nimmt ein Spiel aus den 70ern, man hat nur eine gewisse Zeit, um sowas zu schreiben. Man kann nicht sein ganzes Leben damit verbringen, es jedem recht zu machen. Und diese Leute haben halt einfach ihre Ideen umgesetzt. Aber hier konstruiert jemand jetzt den Rassismus hintenrum da rein. Ich finde das unsagbar verrückt. Dies wurde auf den einen Atemzug mit bösen Rassen genannt, da verschiedene Spezies eine allgemeine kulturelle Moral zugewiesen wurde und manche wie etwa die Orks als von Natur aus böse galten. Besonders seit dem Zustrom neuer Fans, mit der vierten Edition von D&D wurden diese Ideen von Wissenschaftlern und anderen scharf kritisiert, da sie in Bezug auf Rassismus, Diskriminierung und Moral ein Gefühl von angeborener statt Angeborener verstärkten. Was? Angeborener statt Angeborener? Weiß nicht, was das in der Übersetzung hier... Ich müsste es zurück übersetzen, aber... verstärkten und an die Ursprünge der menschlichen Genetik in der weißen Vorherrschaft erinnerten. Manche Gruppen als von Natur aus schlecht abstempelten. Wissenschaftler wie Benjamin Carpenter von der University of East Anglia haben festgestellt, dass die als böse bezeichneten Rassen Entsprechungen aufwiesen, die manchmal mit realen rassistischen und ethnischen Minderheitengruppen in Verbindung gebracht werden. In eurem Kopf! In eurem fucking Kopf, sonst nirgendwo. Ich bin so leid. Das geht jetzt seit 10 Jahren so. Und ihr lügt euch sowas von fucking die Tasche voll. Ja, jedes Mal die alten, immer gleichen Lügen. Wodurch im Wesentlichen alte Vorteile und Stereotypen durch ein Spiel geschmuggelt wurden. Mit Absicht oder was? Schmuggeln kann man nicht aus Versehen. Im Laufe der Jahre haben verschiedene Editionen von D&D einige dieser Komponenten des Essentialismus überdacht. Levelbeschränkungen für verschiedene Rassengruppen wurden ebenso entfernt wie Spielstatistikbeschränkungen für nichtmenschliche Spezies, sodass unterschiedliche Systeme zur Erklärung ihrer Vor- und Nachteile entstanden. Wizards of the Coast hat in den letzten Ausgaben das Moralsystem des Spiels, das sogenannte Alignment, überarbeitet und das Konzept der bösen Rassen eliminiert. Die fünfte Edition, die Modifikation von 2024, führten Spezies wie Orks und Dunkelelfen wieder ein, und zwar auf eine Weise, die ihre historische Charakterisierung als böse Kulturen und von Natur aus schlechte Spezies in Frage stellt. In den sozialen Medien, wie etwa im Podcast Slovenly Trolls, werden andere Spielkomponenten diskutiert, die möglicherweise überdacht werden sollten, wie Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung. Genau, gib ihnen den kleinen Finger und sie werden dir den kompletten Arm abreißen und danach den anderen. Als jemand, der sich mit Sozialstrukturen beschäftigt, kann ich jedoch nur sagen, dass dies alles in der Spielwelt nur der erste Schritt in einem Marathon ist. Eine beträchtliche Anzahl von Rollenspielsystemen verwendet weiterhin Rassentrennung, um zwischen Menschen und anderen zu unterscheiden. Einige Spieler protestieren immer noch lautstark gegen jede Änderung und verwenden Rassentrennung weiterhin wie in der Vergangenheit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir werden alle sterben. Ja, und das Schöne, was du hier gar nicht schreibst, ist, die alten Systeme haben eine richtige Renaissance und es gibt ganz viele Reboots und Homebrews von alten Systemen, die die Leute spielen und sie ignorieren euren Woken-Dreck. Und da kannst du gar nichts dran machen. Und ich habe hier auch noch die alten Bücher stehen, wo das alles drin steht. Und du kannst mir die nicht wegnehmen. Du kannst mir nicht vorschreiben, Spezies zu sagen. Du kannst mir nicht vorschreiben, mexikanische Orks auftreten zu lassen, die Banjo spielen und auf Grashalmen kauen. Nein, gibt's bei mir nicht. Und das macht dich wahnsinnig. Und deswegen möchtest du am liebsten bis in die Privatsphäre hinein den Leuten bei ihrer Freizeitgestaltung vorschreiben, dass sie deinen ideologischen Vorgaben zu folgen haben. Ey. Krank. Krank ist das. Wissenschaftlicher Assistenzprofessor. Nostalgie und Beständigkeit sind mächtig. Beide haben ihren Anteil am anhaltenden Erfolg von D&D, aber sie verhindern auch die Möglichkeiten einer Veränderung, selbst aus den richtigen Gründen. Manchmal sollten sogar Fantasy-Spiele in eine bessere Zukunft blicken, statt in eine glorreiche Vergangenheit. Fick dich. Kreuzweise. Mach dein eigenes Ding. Erfind selber was, aber hör auf, aus den Elfen Orks zu machen. Ja, plötzlich brüllen Besucher rechte Parolen auf dem Wacken-Festival. Nicht zu glauben, oder? Oh Mann, oh Mann. Das kann ja nur dann reinzeln. Für zwei Besucher ist das Heavy Metal Festival in Wacken nach einem offenbar rechtsextremen Vorfall vorzeitig zu Ende. Nach Angaben eines Zeugen sollen die Männer am Freitagabend offensichtlich rechtsradikale Parolen gerufen haben, wie die Polizei mitteilte. Beamten machten sie ausfindig. In einer Absprache mit dem Veranstalter wurden die Bändchen der Männer einbehalten und ein Hausverbot ausgesprochen. Zudem will die Polizei gegen die beiden ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren einleiten. Wir wissen alle, dass diese Worte, die zur Melodie von Toujours l'amour gesungen werden, nicht strafbar sind. Verstehe nicht so ganz, warum. Und ja, was ich halt traurig finde, ist, dass jemand hingeht und wirklich sagt, da haben zwei das verbotene Lied gesungen und dann auf einem Heavy Metal Festival weiterfeiert, als hätte er nichts gemerkt. Ja. Ja, verdammt uncool von Wacken. Ne? Und auch, ja. Ja. Kann man noch locker bleiben als Veranstalter. Meine Güte. 85.000 Leute, zwei singen, die muss man natürlich sofort von der Polizei abführen lassen. Das sehe ich genauso wie Wacken. Ja. Strafe ein jetzt hier viele, ne? Ja. Ja, das habe ich ja auch nur am Rande mitbekommen und nur in diesem Artikel hier vom Tagesspiegel gestern, glaube ich. Nach möglichem Antifa-Angriff auf rechte YouTuber. Berliner Polizei findet Sprengstoff bei Durchsuchung einer Wohnung in Weißensee. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Weißensee stieß die Polizei auf Sprengstoff. 200 Nachbarn mussten ihre Wohnung verlassen, der Staatsschutz ermittelt. Wie weit ist denn Weißensee vom Wannsee weg? Ja. Auf eine geringe Menge Sprengstoff sind sie gestoßen. Grund für die Durchsuchung sind Ermittlungen wegen schweren Raubes. Die Bewohner der Wohnung, ein 40-Jähriger, soll mit weiteren Maskierten am vergangenen Donnerstag zwei rechte YouTuber in Kreuzberg angegriffen haben. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler des für politische Straftaten zuständigen Staatsschutzes dann den Sprengstoff und Anhaltspunkte dafür, dass der Mann zur Antifa gehört. Ob ihm der Sprengstoff zuzuordnen ist, werde nun ermittelt, erklärte die Polizei. Laut Staatsanwaltschaft wurde er vorläufig festgenommen. Bis Mittwochabend soll entschieden werden, ob Untersuchungshaft beantragt wird. Etwas für einen Kumpel hat alles gelagert, ne? Um den Sprengstoff unschädlich zu machen, wurde in der Smetanstraße ein gesicherter Bereich von 50 Meter eingerichtet. Das ist nicht üblich, sagte ein Sprecher der Polizei. Ähnlich wird, ach nicht unüblich, ja. Ähnlich wird bei alten Handgranaten und Altmunition aus dem Zweiten Weltkrieg verfahren. Etwa 200 Bewohner der umliegenden Mietshäuser mussten ihre Wohnung verlassen. Gegen 15:45 Uhr war der Sprengstoff vernichtet, weil aber noch Kriminaltechniker etwas prüfen mussten, blieb der Bereich bis 16:30 Uhr weiter gesperrt. Danach konnten die Mieter in ihre Wohnung. So, jetzt kommt die YouTuber. Der Angriff in Kreuzberg galt den YouTubern Björn Banane aus Berlin und Weichreite TV aus Sachsen. Beiden wird Nähe zum Spektrum der Rechtsextremisten, Reichsbürger und der sogenannten Staatslegitimierer. Jetzt gibt es schon die sogenannten Staatslegitimierer. Das ist jetzt schon eine feste Gruppe hier. Delegitimierer. Staatslegitimierer nachgesagt. Der frühere Partysänger Björn Winter hatte sich in der Corona-Pandemie radikalisiert und war in der Querdenkenszene aktiv. Hinter Reichweite TV steht Sebastian Weber. Er ist ein rechter Medienaktivist und sitzt für die AfD im Kreistag des Landkreises Leipzig. Die rechten YouTuber. Ja, da kann man ja als aufrechter Antifaschist schon mal bei den einbrechen. Winter und Weber Ja, das passt aber, ne? Mit dem maskierten Angreifen. hatten ihren Besuch in Kreuzberg angekündigt. Am Donnerstagabend wurden sie dann von Maskierten angegriffen. Ach so, die waren dann nur zu Besuch. Weber sendete live. Er soll mit Pfefferspray besprüht, Winter geschlagen und getreten worden sein. Die Angreifer sollen Winter auch Kamerazubehör wie Mikrofon und eine Jacke gestohlen haben. Die Polizei konnte kurz danach einen mutmaßlichen Angreifer fassen. Sie fanden bei ihm Pfefferspray und einen Klappmesser. Es ist jener 40-Jährige, dessen Wohnung durchsucht wurde. Die anderen Angreifer sind unbekannt. Ja, wer weiß, was die noch alles in der Wohnung haben. Ja, so Regionalberichterstattung hier, Randnotiz, ne? Linksextremismus ist ein aufgebauschtes Problem, habe ich gelesen. Ja, apropos Nein, Linksextremisten, Annika Brockschmidt nein, nein, nicht die Groschen. und James Lindsay hat auf sie geantwortet. Ja, sie hat irgendwie gemeint, dass irgendwelche Leute von Trump-Unterstützern sich jetzt auf die Kamala Harris einschießen. Und this guy, also James Lindsay, sagt esoterischer, okkultischer, marxistischer Lucifer. Incantation. Und da hat er davon geredet, von diesem Spruch, den sie immer bringt, to see what we can be unburdened by what has been. Und da gibt es echt so Zusammenschnitte, wo sie irgendwie über eine Minute die das wieder immer wieder wiederholen, also auf sämtlichen Veranstaltungen irgendwie. Und das ist schon komisch auf jeden Fall. Und dieses ganze unburdened by what has been kommt mir auch so vor, als würde man damit, muss man irgendwas damit meinen. Das ist halt direkt wieder die Frage, was meinst du denn damit? Und bei ihr würde ich halt wieder sagen, so ja, unsere furchtbare koloniale Geschichte und Amerika ist ja so ein schlimmes Land und aber ich sehe, was wir werden können, weil wir ja jetzt so unfurchtbar böse sind und deswegen müssen wir ja alles ändern, alles umschmeißen und das ist aus meiner Sicht halt eben auf jeden Fall nicht gemäßigte Meinung, sondern eher eine radikale Meinung. Aber Annika findet es natürlich gut. Und James Lindsay sagt, das ist esoterisch, also dieses Unburdened by What If Bin ist auch esoterisch, weil es wird ja nicht genau beschrieben, was damit gemeint ist. Und ja, marxistisch kann man das auch sehen, weil na, die Vergangenheit und das, was wir jetzt aktuell sind, sind ja schlecht und wir müssen da jetzt eine Revolution machen. Lucifer, ja, keine Ahnung. Im übertragenen Sinne sicherlich auch Lucifer. Auf jeden Fall antwortet ihr James Lindsay, ich bin nicht Right Wing, ich bin eine normale Person mit Augen und einer Bibliothek, die ich auch, also die auch benutzt wird, sozusagen. To see what can be unburdened by what has been. To see what can be unburdened by what has been. Also wir können sehen, was sein kann, und wir sind nicht dadurch beeinträchtigt, was gewesen ist. Ja, das kann ja auch zum Beispiel Corona, das haben wir hier ja auch so, bitte, bitte keine Tribunale, bitte. Und all sowas. Also, das meint sie damit aber nicht. Sie redet ja halt auch so einer total. Denke, wahrscheinlich Sklaverei und den ganzen Trara meinen. Ja, und das wird auch so. Wenn wir dann alles jetzt woke machen, dann kann man uns halt unburdenen. Anders geht es nicht. Ja, es wird halt ohne jeden richtigen Zusammenhang gebracht. Das ist einfach so ein Ideal, was man halt wieder aufbaut. Das Haus des Meisters niederreißen, genau. Und was Neues bauen. Ja, der James Lindsay hat sich auch noch mit dem Sargon unterhalten. Das hatte ich gar nicht gemerkt. Das ist schon ein Jahr alt hier, das Video wohl. Und das ist ja auf dem Kanal von Benjamin Boyce. Der macht ja auch irgendwelche Sachen irgendwie in diesem Space. Da hat, glaube ich, auch so ein Buch geschrieben und so. Und da geht es halt um dieses, worüber sie sich da mal gestritten haben mit Liberalismus und was das Schlechte daran ist, weil ja jetzt auch der, es ist nochmal wieder aufgekommen wegen dem J.D. Vance und dem Vizepräsidenten, der sich ja auch als Post-Liberal irgendwie bezeichnet. Und es gibt ja so eine ganze Strömung von Leuten, die jetzt irgendwie meinen, wir überkommen jetzt mal den Liberalismus. Und der Sargon sagt das ja auch in diesem Talk, dass, also es geht jetzt 2,5 Stunden auf Englisch natürlich, und meint halt an einer Stelle auch so, er sieht sich jetzt eher als postliberal an. Und ja, der James Lindsay ist halt nach wie vor der Meinung, dass er ein Liberaler ist und dass auch dieses ganze Woketum halt eben nicht, wie die Konservativen immer sagen, quasi die logische Konsequenz irgendwie ist aus dem Liberalismus oder generell der Liberalismus damit identisch und so. Sondern dass es schon eine Gegenbewegung zum Liberalismus ist. Und was ich hier vor allen Dingen ganz interessant fand zu diesem, also gibt viele interessante Sachen, die sie hier sagen, aber was bei mir auf jeden Fall, wo ich drüber nachdenken musste, war, dass dieses postliberal, und man beschwert sich ja dann auch über hier die Reason, die sie damals haben wollten, die französische Revolution und so, dass sie ja dann quasi Gott nicht mehr haben wollten, sondern stattdessen Reason, also die Vernunft halt eben. Und das war ja auch dieses Ding von Kant mit Vernunft und so. Und dass also dieses, dass man jetzt wieder sagt, so als Konservative, ja, hier Religion und dieses Zeug, das wird uns alles retten vor dem ganzen Unsinn, den die Woke machen, wo ich mir wieder so denke, naja, also im Endeffekt ist es aber die gleiche Argumentation von der Frankfurter Schule, hier von Horkheimer und Adorno mit der Dialektik der Aufklärung. Also Aufklärung ist ja auch irgendwie böse. Der Peterson, neulich, als er bei Joe Rogan war, hat er sich auch über die Aufklärung beschwert. Und da beschwert man sich ja auch drüber, also Vernunft und Aufklärung und so. Das sind dann alles so Sachen, was sie hier meinen, wo die Leute dann Kommunisten werden oder was die Konservativen halt meinen. Und ja, aber dieses, dass man sich drüber beschwert über die Aufklärung und irgendwie meint, dass die halt böse Aspekte hat und lauter solche Dinge. Ja, aber dann nimmt man sich halt auch wirklich den schlimmsten Scheißdreck daraus. Also was die da gemacht haben, dass sie gesagt haben, wir teilen jetzt Tage und Wochen und Monate neu ein, damit es nicht mehr an der Kirche hängt und so. Das waren ja Exzesse. Das war ja nicht, irgendwie Aufklärung, sondern das war, wir machen jetzt, was ihr, die Linken ja auch wollen, wir machen das Alte kaputt. Ja, genau, und stellen weil die da Linken was das, hin, was ja unserem neuen Götzen gefällt. Und weil die Linken das auch wollen, behaupten die ja halt eben hier, dass das halt eben in einer Linie halt steht, dass das quasi dasselbe ist. Also jetzt mit die meine ich jetzt die Konservativen, die das halt meinen, nicht der James Lindsay natürlich. Und das ist ja genau diese Geschichte. Und dieses Ding mit von wegen, ja, wir müssen jetzt, weil das hat halt, haben halt Adorno und Horkheimer halt auch gefordert, dass man die Welt wieder verzaubert im Endeffekt und dass diesen Mystizismus nicht ablehnt. Na, also das war ja gerade dieses Dialektik der Aufklärung-Ding, dass sie halt meinten, dass die Aufklärung dazu führt, dass die Leute wieder in die Barbarei abdriften und dass man deswegen quasi alles wieder so ein bisschen verzaubern muss und den Schamanen irgendwie gut finden muss und so. Das ist also Frankfurter Schule im Endeffekt. Ja. Also das bringt es halt auch nicht so richtig. Und da muss ich halt auch sagen, also das, ja, man muss sich halt angucken, ob diese Sachen dann wirklich so vernünftig sind, die da als vermeintliche Vernunft halt daherkommen. Ne? Und da hilft es halt nicht, wenn man jetzt irgendwie sagt, so ja, nee, stattdessen beschränken wir uns jetzt hier nur wieder auf irgendwelche willkürlichen Dinge, die wir irgendwie festlegen. Na, irgendwelche Leute, die dann irgendwie entscheiden, was jetzt hier irgendwie das Schicksal des Volkes ist und solche Sachen. Ja. Ja, apropos Liberale und so Sachen. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch an hier den Paul Bressel. Das war ja der Polizeischutz dann brauchte, weil er sich mit Islamisten angelegt hat. Und bei den Kommunalwahlen in Nordrhein, nee, Quatsch, wo ist das? Mecklenburg-Vorpommern, da ist er. Da wurde er jetzt da in Schwerin in den Stadtrat gewählt und diese Woche hat ihn seine Fraktion ausgeschlossen. Also da gab es die FDP-UB-Fraktion. UB steht irgendwie für unabhängige Bürger oder so. Es muss irgendwie so ein Wahlzusammenschluss sein. Und die haben ihn da ausgeschlossen. Und nach dem, was er sagt, gab es da wohl Streitigkeiten zwischen ihm und dem Fraktionsvorsitzenden. Und ein paar Tage später haben sie dann die ganze Fraktion aufgelöst. Das hat ja tierisch weh gebracht. Ja, bisschen schade, aber. Ach, das hast du hier eingebaut. Okay, das war eigentlich, ich wollte es eigentlich so zum Schluss als Absacker für die Menschen, damit sie was zum Lachen haben, Ich bin hier im bevor antiliberalen Politiksegment. Ja, ja. postliberal, ja. Hier ist ein Mit Wolfen, irgendein Drohung. Türkentroll, der auf irgendwen, der Israel unterstützt, geantwortet hat und hier geschrieben hat, wir könnten nachts und überraschend kommen. Und ich fand das so lustig, dieses Bild allein, dass sich jemand hingesetzt hat, da echt an dem Prompt rumgearbeitet hat, bis er das so hatte. Und dann diesen Napoleon im Westentaschenformat. Ja, und dann kommen drei Leute mit einer richtigen Waffe und dann ist die ganze Armee platt, so ungefähr, ne? Also, Ja, gut, das ist moderne ja Waffen sind ja nur, wohl ein die bisschen. türkische Armee ist groß, ist modern, also da müssen wir uns keine vor, kein, da Nee, brauchen wir uns aber die keiner geben Täuschung auch so nicht hingeben, jedem. aber ein NATO-Partner, der offen Israel droht, irgendwie, ich weiß überhaupt nicht, wie das alles funktionieren soll, ganz ehrlich. Ja. Und mir macht es auch keinen Spaß, dass da Atomwaffen in dem Land stationiert sind von den USA mit einem Partner, der so volatil ist. Ich hoffe, die wissen irgendwie, wie man die fernzündet, falls sie sich die holen wollen oder unschädlich macht, wenigstens. Ja, ich fand es einfach nur lustig, dass jemand halt so sich hinsetzt und solche Kunst mit der KI erschafft, wie diese. Ja, fehlt mir ein Artikel. Oh mein Gott. Ich muss mir den kurz aufmachen. Es geht um Kenia, es geht um die Unruhen, die Kenia jetzt schon seit einiger Zeit erschüttern. Dieser Taz-Artikel sagt, es ist ein Aufstand der Generation Z. Z wie zu Hause bleiben, Zugluft. Zu lange, bis der Artikel geladen ist. Super, der geht jetzt hier nicht auf. Es geht also um den Präsidenten Ruta, Ruto, der selber auch gegen den es durchaus auch Völkermordvorwürfe gibt. Also wird ihm hier im Artikel auch nachgesagt, der sei in der Vergangenheit an Geschichten beteiligt gewesen, wo er versucht hat, als Provinzfürst sozusagen eine Minderheit aus dieser Provinz zu vertreiben oder gleich zu ihres Lebens zu berauben. Ich bin immer noch, dieses Ding geht nicht auf. Verdammt. Ich muss den da irgendwie lesen können. Im Archive vielleicht? Ja, nee, es geht hier irgendwie... geht hier gerade gar nichts. Wenn ich gleich weg bin, ist mein Netz weg. Jetzt lesen wir ihn aktuell hier auf dem Schirm. Sie müssen ein bisschen scrollen. Ich habe ihn, glaube ich, ja. So. Der Typ ist also auch sehr gefeiert worden im Ausland. Der Scholz war in Nairobi und hat gesagt, dass hier auf demokratischen Grundsätzen und verantwortungsbewussten staatlichen Handeln eine große Freundschaft zwischen Kenia bestehe. Und fand den allen super. Und inzwischen ist halt das Ganze ein bisschen gekippt. Die jugendliche Protestbewegung Generation Z, Widerstand gegen höhere Steuern, fordert seinen Rücktritt. Seit einer chaotischen Erstürmung des Parlaments ähnelt bei jedem Parteitagszentrum der Hauptstadt Nairobi einer Kriegszone. Dutzende Menschen sind bereits gestorben. Und der Dominik Jonsson von der Taz framet das als die Revolte einer abgehängten Generation gegen das System organisierten Diebstahls, das Kenias Politik am Laufen hält und das allein den Politikern nutzt. Also sowas wie in Großbritannien jetzt gerade. Oder das meint er wahrscheinlich anders. Gen Z hat keine Führung oder Struktur, sie ist ein Lebensgefühl, eher als eine Organisation, und das Lebensgefühl ist Wut. Kenne ich auch irgendwoher. Der Wort hat versucht irgendwie ein organisiertes Netzwerk aufgebaut, der Route, um die Kontrolle seiner Heimatregion Rift Valley zu gewinnen und die Kikuyu dort auszulöschen. In der Neujahrsnacht 2007-2008 etwa verbrannten Dutzende Menschen, als die mit Betenden gefüllte Dorfkirche von Kiamba erst von außen abgeschlossen und danach angezündet wurde. Doch vor der Prozesseröffnung wurde Ruto zum Präsidenten gewählt. Wurde Uhuru Kenyatta zum Präsidenten gewählt, und er hat der selber dem Volk der Kikuyu angehört, und er hat Ruto zum Stellvertreter gemacht, um praktisch da so ein bisschen die Gräben zu schließen. Auch die beiden Feinde von 2007 und 2008 waren nun verbündet und hatten kein Interesse mehr an Den Haag. Irgendwann fand die Anklage keine aussagebereiten Zeugen mehr. Alle Verfahren wurden eingestellt. 2017 wurde Kenyatta wiedergewählt. 2022 folgte auf ihn Ruto, der sich plötzlich als Mann des Volkes inszenierte. Nun hat die Jugend ihn durchschaut. Na, da durchschaut die Jugend irgendwas. Bei uns sind die von Social Media und TikTok und Russland auf die AfD gekommen. Ne? Schön, wenn man sich die Welt so einteilen kann, wie man will, Dominik Jonsson. Ne? Und dann sagt er, es gibt noch in Afrika noch mehr Länder, in denen es Probleme und Revolten gibt. Ach, echt? Sprich, Wahnsinn, irre. Ja. Deutschland hält zu William Ruto, als wäre nichts gewesen. Im September 2024 wird der Kenianer als Staatsgast im Berliner Schloss Bellevue zum Bürgerfest des Bundespräsidenten erwartet. Das Fest hat unseren Nachbarkontinent Afrika zum Schwerpunkt und steht unter dem Motto Pamoja, das Swahili-Wort für zusammen, das auch in Kenias Nationalhymne vorkommt. Pamoja heißt in Kenia die Partei des Senatspräsidenten Amason Kingi. Dem fiel vergangene Woche zu Generation Z Folgendes ein: Wenn ihr auf die Straße Reifen anzündet und Ruto muss wegruft, werden die Touristen Sansibar oder Südafrika besuchen, statt herzukommen. Er erntete dafür Spott. Sollen sie doch wegbleiben, bis wir uns um dich und deine verlogenen Freunde, Mörder und Betrüger gekümmert haben, die das System ausnutzen, um uns zu versklaven. Solange gibt es keinen Grund, warum Touristen nach Kenia kommen sollten, außer wenn sie zugucken wollen, wie die Regierung ihre Bürger tötet. Komisch, wie da das alles berechtigt ist, was die Protestierenden sagen. Und in unserem Land wird immer geguckt, wem nutzt das denn? Wer weiß, ob das nicht den Rechten in Kenia in die Hände spielt, was da gerade passiert, Dominik. Aber machst du dir keine Gedanken drüber, ne? Ja, in England gibt es ja auch gerade Krawalle. Hier heißt es ultranationalistisch, und das wird ja überhaupt auch in unseren öffentlich-rechtlichen Medien als als extrem rechter Protest hier dargestellt. Der Anlass ist aber auch nicht mehr als, ja, soll man sagen, bitter. Ja, also da gibt es ja Leute aus der Hooligan-Szene auch, die da demonstrieren, ne? Also da gibt es auch schon einschlägige Bilder mit Hitlergrüßen und Leute so ein Zeug. Ja, aber also ganz aus der Luft gegriffen ist es auch nicht. Wenn du dir aber zum Beispiel diese Geschichte anguckst auf Twitter, wo die Leute Fotos von sich selber posten und sagen, hallo, ich bin der und der, und wenn es nach Keith Starmer geht, bin ich ein rechter Rechtsaußenschläger. Also da hast du tausende von Posts von Leuten, Soldaten auch und was weiß ich. Ja, ich will ja nur sagen, das ist auch nicht komplett. Aber es gibt dort sicher auch die üblichen Krawallbrüder von rechts, ja, sicher. Keine Frage. Ja, auf jeden Fall wird an verschiedenen Stellen doch, wie soll man sagen, diese Tat ein bisschen klein geredet, indem zum Beispiel eben die Kinder, die auf der Intensivstation weggelassen werden, die verletzten Erwachsenen weggelassen werden und dann eben von drei toten Kindern gesprochen wird, was ja richtig ist, aber auch schlimm genug, ne? Also ich habe einigermaßen Verständnis für die Leute, dass sie da irgendwie auf die Straße gehen, natürlich nicht, dass sie da übergriffig werden. Aber so wie der von Science Files das beschrieben hat, ist das auch einigermaßen provoziert worden, dass man das eben so orten und dass man dann das Thema so drehen kann. Das ist ja irgendwie auch hilfreich, ne, um dann abzulenken von dem eigentlichen Problem, was meiner Meinung nach dann schon ein bisschen Ziel zu sein scheint. Ne? Und in unseren Medien tauchen ja auch nur die Rechten auf, dass es gleichzeitig halt genug Videomaterial gibt von einer sogenannten Muslim Defense League, die teilweise bewaffnet und vermummt durch die Straßen der Städte patrouillieren und Jagd auf Demonstranten machen, hörst du mit keinem Wort in unseren Medien, interessanterweise, weil das würde nicht ins Bild passen. Wir sind hier an einem ganz gefährlichen Punkt in England. Absolut. Und es gab auch heute Bilder von halt 100 irgendwie vermummten Jungs, die Dschihad und Allahu Akbar gerufen haben und sowas. Ja, das ist genau das, wofür ich seit Jahren warne, dass das nicht funktionieren wird so. Aber ich habe letzte Woche so ein Gespräch mit einem Freund geführt darüber, das hat mir so die Augen geöffnet darüber. Der hat einfach alles weggeblockt, was ich gesagt habe. Das wird schon. Wir werden uns da einigen. Du siehst es viel zu schwarz. Die Menschen wollen doch hier auch in Frieden leben. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ich habe gegen eine Wand geredet. Der will das nicht sehen. Der lebt in seiner Blase. Und er sagt mir, ja, du lebst halt da in der Stadt, da hast du halt Pech gehabt. Das ist halt die Realität, du hast halt Pech gehabt. Da sind halt viele, damit in unseren Städten halt nicht so viele sind. Da musst du da weggehen und so. Weil, als wenn das irgendeine Naturgewalt wäre. Wir müssen denen helfen, war sein Mantra. Wir müssen denen doch helfen. Warum? Warum? Warum muss ich jemandem helfen, der hierher kommt und sagt, ich hasse dein Land, ich hasse deine Kultur, ich hasse dich, kann ich deine Frau irgendwie benutzen? Weil die für uns sind die Gegenstände. Also ich finde diese Tötungsdelikte finde ich schon besonders krass und frage mich schon, ob da nicht irgendwie eine andere oder zusätzliche Motivation hintersteckt als ja nur Radikalisierung oder so. Also einen Anlass oder sowas. Aber ja, bisher ist er ja nicht viel bekannt geworden. Naja, wenn die Leute immer psychisch krank sind, die sowas tun, wie soll da jemals was rauskommen? Ja. Kannst du ja eine Schublade tun. Jetzt auch schon, bei die Medien zu dem Täter haben halt alles Kinderfotos gezeigt. Obwohl der Typ 17 ist und ganz anders aussieht als auf den Kinderfotos, sehen aber halt nicht so bedrohlich aus. Ne? Oder die Bild-Zeitung, die ganze Zeit unbeirrbar darüber Messerangriff auf Taylor Swift-Fans. So, okay. Ja, Messerangriff ist ja auch so eine Bezeichnung hier in dem Fall, obwohl das natürlich eine große Machete war, ne? Das ist immer ein bisschen was anderes als ein Messer, finde ich. Wann wollen die Normis dann aufwachen? Wenn das eigene Haus brennt, dann ist es ein bisschen spät. Ich wollte fast sagen, wenn es Taylor Swift selber erwischt, aber es ist mir wieder eingefallen, dass es ja in Großbritannien auch schon mal dieses, das war das Ariana Grande-Konzert. Ariana Grande, ja. Genau. Das hat ja auch nicht gereicht. Nee, die Leute verstehen es nicht. Bataclan reicht nicht, das reicht nicht. Die verstehen nicht, dass da ein tiefer Hass auf uns gezüchtet wird. Durch Erziehung. Und diese Erziehung üben Menschen aus, denen wir freundlicherweise die Möglichkeit gegeben haben, sich in Europa aufzuhalten und hier zu arbeiten. Und selbst das tun nicht alle. Aber was wirklich gefährlich ist, ist natürlich Fasers Abschiebereform. Ne? Die ist total gefährlich. Mhm. NTV, der einzige Medienanbieter, der mich auf Twitter geblockt hat. Immer noch. Die Grüße gehen raus. Die Ampel schreibt sich Kampf gegen Terrorverherrlichung im Netz auf die Fahnen und schießt womöglich weit über das Ziel hinaus. Nach einem jüngsten Gesetzentwurf können Ausländer schon nach einem Like auf Instagram und Co. ausgewiesen werden. Experten sind alarmiert. Ja, warum sollte Kontaktschuld nicht auch für die gelten? Warum nur für uns? Ein Like ist schnell gesetzt, aber was bedeutet es eigentlich, Urlaubsfotos auf Instagram oder politische Statements auf X mit einem Herz zu markieren? Was genau drückt jemand auf, der auf einem Facebook-Post mit einem nach oben zeigenden Daumen reagiert, auf eine Art von gefällt mir, werden sich wohl die meisten einigen können. Die Frage, ob damit auch immer die volle Überzeugung für den gesamten Beitrag gemeint ist, dürfte hingegen zu Diskussionen führen. Trotzdem könnte eben jener Klick künftig weitreichende Konsequenzen haben. Ja, aber dann, wie ist es, wenn du einfach keine Likes unter einen Hamas-Beitrag machst? Das ist doch eigentlich ganz einfach, machen doch andere Leute auch nicht. Konkret bedeutet das, wer terroristische Straftaten bejubelt, soll sein Aufenthaltsrecht leichter verlieren und damit auch eher abgeschoben werden können. Die Entscheidung liegt in diesem Fall bei den Ausländerbehörden. Eine strafrechtliche Verurteilung braucht es nicht. Kontrolle braucht es dafür aber. Kontrolle und Kontrolleure braucht es dafür aber. Ja. Schlimm genug. Der Vorstoß kam nach dieser Messerattacke auf Stürzenberger, der hier im Artikel nicht genannt wird. Es wird nur der Polizist genannt, wie immer. NTV ist ein gutes Kadermedium. Die Gewalttat war kaum ein paar Stunden her. Da kursierten bereits etliche Beiträge auf X, TikTok und Instagram, in denen der Täter als Vorbild oder Held gefeiert wurde. Ja, und wenn jemand so einen Post macht oder den liked, soll er unser Land verlassen. Bin ich voll dahinter. Wo ist das Problem? Also strafbar ist es auch teilweise, aber halt im jüngsten Gerichtsentwurf pocht die Regierung nun zusätzlich auf eine direkte Verbindung zum Aufenthaltsrecht. Die Verrohung im Netz schürt auch ein Klima der Gewalt, das Extremisten zu neuen Gewalttaten animieren kann, sagte Nancy, die beim Entwurf federführend war. Deshalb brauchen wir jetzt konsequente Strafverfolgung und stärkere ausländerrechtliche Instrumente. Diese schaffen wir jetzt. Ne? Und das Ministerium betont, künftig soll bereits ein einzelner Kommentar, der eine terroristische Straftat auf sozialen Medien verherrlicht oder gutheißt, zu einer Ausweisung führen. Hier steht nämlich nichts von Likes, was ich der NTV gerne auch nochmal erklären würde. Ein Kommentar, der eine terroristische Straftat auf sozialen Medien verherrlicht oder gutheißt. Ja, warum nicht? Warum soll jemand unser Gastrecht genießen, der Mord aus politischen Gründen oder aus religiösen Gründen gut findet? Was soll der uns denn hier bringen? Das sind nicht alles Werner von Brauns, wo man über gewisse Dinge hinwegsehen kann, wenn man sein Raketenprogramm nach vorne bringt. Das sind Leute, die wir erstmal bezahlen dürfen und dann hassen sie uns noch. Abgesehen, bla bla bla, also die Linken sagen, das passiert ja eh schon die ganze Zeit. Die armen Ausländer, die armen Extremisten werden ja eh schon abgeschoben. Ja. Ja, ich kann mir das auch schwierig vorstellen. Und es gibt halt die Interpretation, dass auch ein Like schon, aber ja. Ich verstehe nicht wirklich. Kann man ein Like als Verbreitung betrachten? Ja, auf jeden Fall, wenn man die Algorithmen anguckt, die und an denen Twitter und solche Dinger, nach denen Twitter und solche Sachen funktionieren, ist ein Like eine Verbreitung. Eindeutig. Und selbst wenn die Person den gesamten Beitrag gelesen hat, ist ein extremistischer Inhalt auch nicht immer für jeden eindeutig zu erkennen. Ja, sorry. Life is hard. Vielleicht einfach nicht das Like machen da unter das Bild von dem ermordeten Israeli. Einfach so, um auf der sicheren Seite zu sein. Auch wenn man nicht verstanden hat, worum es da geht. Und dann heißt es natürlich, das Aufenthaltsrecht ist ein sehr scharfes Schwert, sagt der Migrationsrechtler. Es beendet den Aufenthalt von jemandem, der dann bis dahin rechtmäßig in Deutschland lebte. Nein, auch nicht in jedem Fall. Es gibt genug Leute, die nicht rechtmäßig in Deutschland leben, die ausreisepflichtig sind. Und wenn das beschleunigt, danke. Die Ausweisung ist etwas, das den Rest des Lebens dieser Person betrifft. Ja, ein Terroranschlag auch jetzt, der nächste. Noch Fragen, Soziologen, echt. Ja. Und das Ausweisungsrecht ist nicht dazu da, für falsche Überzeugungen zu tarnen, sondern schlichtweg zur Gefahrenabwehr. Ja, jemand mit einem Mindset, der sagt, oh, was da am 7. Oktober in Israel passiert ist, hätte ich auch gerne, der ist gefährlich. Ende. Von einer wirklichen Gefahr kann bei einem einzelnen Like aber wohl kaum die Rede sein, sagt Kraft. Ja, sorry. Ich werde in irgendwelchen asiatischen Ländern, wenn ich da eine Kippe wegschmeiße, kann ich auch irgendwie eine horrende Strafe bekommen. Und dann kann ich auch nicht sagen, das ist aber unverhältnismäßig. Das sind die Regeln da. Und unsere Regeln machen wir. Dazu sollten wir endlich zurückkehren. NTV. Einziger Medienanbieter, der mich auf Twitter geblockt hat. Mit Stimmungsmache und weiteren Verschärfungen im Ausweisungsrecht sei niemandem geholfen, sagt Kraft. Es bringt keine Sicherheit, sondern vergiftet das Klima weiter. Schon jetzt würden noch andere Gruppen wie Fachkräfte, vor allem aus dem arabischen Raum, sich immer mehr abgeschreckt fühlen. Ja, Fräulein, wie laut soll ich lachen? Fräulein noch abrezen und ein Weißbier, bitte. Ja, ich warte schon die ganze Zeit. Raum. Die Gruppen, die Fachkräfte aus dem arabischen Raum. Die Menschen sind zunehmend verunsichert, was ihren Aufenthalt in Deutschland angeht, berichtet eine Anwältin. Einige überlegten bereits, ins Ausland zu gehen. Oh mein Gott. Hervorragend. Ich darf hier nicht mehr in Ruhe leiden. Das ist ja doch nicht so schlecht, die Hälse. Ausreisen. Ja. Der Eindruck, dass nun schon ein einziges Like ausreichen könnte, um ausgewiesen zu werden, hat die Stimmung nicht verbessert. Im Gegenteil. Ach Gott, ihr Armen. Ja, Ferda Attermann ist seit 3 Wochen krank, deswegen kann nicht mehr aus dem Bett, so schlimm geht's hier. Gefährlich. Hey, NTV, was ist in deinem Kopf los? Ja, das ist ein Podcast, Beyond the Obvious. Schon mehrfach davon gehört, aber mir bis heute noch nie eine Ausgabe von angehört. Und dieses hier, was ich mir angehört habe, ist die gravierende Bevölkerungsentwicklung stellt Europa vor Existenzfragen. Das ist gut, der Podcast. Und ja, habe ich jetzt auch das Gefühl, und hier wird ein Dr. Gunnar Heinsohn, emeritierter Professor für Sozialpädagogik an der Universität Bremen, interviewt. Geht auch eine ganze Weile, ich glaube über 1 Stunde. Und ja, was man da im Endeffekt von mitnehmen kann, ist, Vielfalt ist nicht Stärke. Das auf jeden Fall. Also, er prophezeit, dass Deutschland im Endeffekt auseinanderfällt in einzelne Teile, weil es halt, ja, mit solchen Berlins oder so kein Auskommen geben wird und man sich dann isolieren wollen wird, also abschotten halt von allem, also von der Zuwanderung größtenteils. Und wenn halt eben manche Teile von Deutschland sich davon nicht überzeugen lassen, dann wird hier prophezeit, dass es dann wahrscheinlich Deutschland zerfallen wird. Das ist ein Take, den ich auch nicht gehört habe. Nee, allerdings nicht. Das wäre Kleinstaaterei oder was? Na, ja, genau, ja. Könnte man so sagen. Kleinstaaterei, ja. Ja, das wäre das absolute Gegenteil von Europa, ne? Von geeintem Europa oder so. Ja, und dann halt eben lauter Hassstatistiken werden hier gebracht. Und wird halt eben gesagt, dass auch von dem, was die Leute wollen, also skandinavische Länder halt jetzt schon seit ein paar Jahren darauf sind, dass sie sich da halt abschotten wollen und in manchen asiatischen Ländern ja sowieso. Also jetzt mit der Zuwanderung von außerhalb von Europa halt, ne? Und er sagt halt auch, in Amerika, wo man so Statistiken hat, halt, wo es alle möglichen Gruppen von Leuten aus allen Teilen der Erde ja irgendwie gibt und mit vergleichbaren Startpunkten sozusagen, gleichen Tests, die irgendwie durchlaufen müssen und so, merkt man halt, dass es halt trotzdem Unterschiede gibt, natürlich nicht zu 100% auf jede Person anwendbar, aber er sagt halt eben, es gibt unter so und so vielen Leuten, gibt es halt so und so viel So sind viele Leute, die halt eine Eins in Mathe haben oder sowas, ne? Also die halt irgendwelche Sachen halt besonders gut durchschaut haben. Und da merkt man halt ganz schnell, dass es bei manchen Gruppen von Menschen halt wesentlich mehr Leute sind, prozentual gesehen, als bei anderen. Ja, und er sagt halt eben auch dieses Ding, dass man meint, ja, wenn man alle Leute in die Schule steckt, dann werden die schon alle hinterher gleich rauskommen. Das scheint halt offensichtlich nicht so zu sein. Ouch. Und deswegen, wenn man sich jetzt irgendwie denkt, dass halt irgendwie die ganze Welt einfach dann nach Deutschland kommt und das deutsche Schulsystem durchläuft und hinterher dann halt genauso gut sind wie die bisherigen deutschen Jahrgänge, dann ist das wohl eher unwahrscheinlich, um es mal wieder auszudrücken. Ja, obwohl natürlich Bildung nicht sinnlos ist oder so, ne? Nee, das sagt er auch, ne? Also es bringt halt schon was, wenn man sämtlichen Leute durch die Bildung durchschickt. Irgendwas haben die da auf jeden Fall davon. Aber ja, die Überflieger gibt es halt nicht so viele und die Überflieger braucht man halt. Um unseren Standard halten zu können, brauchen wir halt die Überflieger. Und er sagt halt Aber auch, bevor sich so eine, wir ja. kriegen die halt nicht, ne, weil wir sind unattraktiv. Also für Zuwanderung von den Überfliegern zu uns sind wir zu unattraktiv. Ja, wer will denn in so einem Shithole wohnen? Und Ja, so vor allen viel Dingen auch schon Steuern alleine wegen der zahlen? Sprache, ne? Ja, und der demografischen Entwicklung, ne? Wenn er das so sieht, dass das so praktisch zerfällt, dann müsste aber noch einiges an wirtschaftlichen Niedergang vorher kommen, oder? Also, jetzt so in der Situation sehe ich Hier, das das nicht passiert unbedingt. auch gerade. Ja, das schon, aber Das das könnte noch ein rutscht bisschen doch mehr gerade alles anziehen. ab. Das ist auch nicht mehr haltbar. Das ist eine Lawine. Ja, und stell dir mal vor, es ist wirklich die ostdeutschen Bundesländer, AfD regiert sind und ja, der Rest von Deutschland halt eben nicht. Also irgendwo hast du gar keine Grünen, anderswo hast du Grünen an irgendwelchen Regierungen beteiligt. Und also ich kann mir auch Das nicht vorstellen, totale dass das auf Dauer Energiechaos, dann halt ne, gut gibt geht. das. Es gibt das totale Energiechaos. Das haben sie ja schon eingestiehlt, Ja, die werden sich das dann so denken und das hört die man ja jetzt auch schon, dass Kapitalisten. sie jetzt irgendwie meinen, so ja, wir müssen da eigentlich direkt den Föderalismus reformieren, so nach dem Motto, wir müssen jetzt die Länder entmachten. Ja, die haben ja auch schon gleich gescrambled, dass man irgendwie die Medienstaatsverträge ändern muss, damit kein AfD-regiertes Land den mehr kündigen kann, einfach einseitig und so. Ah ja, da Ja. gab es übrigens die Woche auch einen interessanten Jo. Zapp, das Medienmagazin Beitrag, wo es auch um diese Medienstaatsverträge ging. Und interessant meine ich in Anführungsstrichen. Also was ich da gelernt habe, ist, dass schon mal einer gekündigt wurde. Nämlich, ich meine, in Schleswig-Holstein wurde er schon mal gekündigt. Ja, der vom NDR, habt ihr auch so Genau. verstanden. Ich habe das auch gesehen. Fand den gut, auch den Beitrag eigentlich, beziehungsweise, also, warum dann, Ja, das war die einzig gute Information. Der Rest von dem war es irgendwie so ja. hindrehen, sagte man dort, der Höcke will nicht mit uns reden. Und dann redet aber so ein anderer dann mit uns und der sagt uns halt, dass wenn Was wir wir irgendwie sagen, ja, bezahlen. es kostet 12 Millionen Euro, um ein Jahr lang irgendwie das Regionalfernsehen irgendwie zu machen. Und dann Das sagt ist für er sie so, nicht ja, das teuer können Sie gewesen. keinem erzählen, dass er da 12 Millionen Euro für bezahlen muss, dass das so teuer ist. Und ja. Aber das geht ja überhaupt am Thema komplett vorbei. Ich würde dann direkt sagen, was ist mit diesem ganzen Geld, was ihr ausgibt für Werbung für eure Scheißformate? Was ist mit den ganzen Social Media Kanälen, die ihr betreibt? Also es gibt ja tausend Dinge, die man einfach direkt streichen könnte, wo jetzt programmtechnisch überhaupt gar nichts verloren wäre. Na, und das scheinen ja auch richtig Kostenfaktoren zu sein. Also es ist ja nicht Ja, auf jeden nur. Fall hatten sie doch dann beim NDR dann, also in Schleswig-Holstein, den Vertrag gekündigt, den Medienstaatsvertrag. Und dann sind die in Verhandlungen getreten oder so, haben sie doch berichtet. Und am Ende ging es dann vor das Verfassungsgericht, das hat das aber auch nicht so richtig zurückgepfiffen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann haben sie sich dann doch irgendwie geeinigt oder so. Aber es ist Ja, und nicht das so ohne Lustige war ja auch weiteres noch so, sogar, dass sie es ist wohl dann. nicht so ohne weiteres so, dass das irgendwie, dass das ja aufgrund einer Präzedenzfalls oder so, einer Entscheidung, dann ja voraussichtlich so und so ablaufen wird. Das ist offen, wie das ablaufen wird. Dass sie dann auch noch diese ganzen O-Töne damit reingeschnitten haben, von wegen, ja, das ist zu links und und Ja. so. Und ich meine, ja, das hat damals schon gestimmt, das stimmt heute erst recht. Weil diese ganzen Leute, die da damals schon waren, die haben ja jetzt erst die komplette Kontrolle übernommen von dem Laden. Dass Also. solche Leute also in Schleswig-Holstein scheinbar auch nicht mehr an die Macht kommen, die sowas sagen. Ja, eher nicht, weil im Moment regiert er ja Daniel Günther mit den Grünen zusammen. und fordert, dass andere Leute mit der Linkspartei koalieren sollen. Ja, aber das Problem ist schon dasselbe gewesen, das sehe ich auch so. Da habe ich auch direkt gedacht. Ja. Ja, und hier der Deutsche Gewerkschaftsbund Niedersachsen sagt, die schwache Konjunktur schlägt immer mehr auf den Arbeitsmarkt durch. Ja, sowas aber auch. Im Vergleich zum Vormonat ist die Arbeitslosenzahl deutlich angestiegen. Da wird zusätzlicher Druck auf die EmpfängerInnen vom Bürgergeld natürlich wahre Wunder wirken, Ironie off. Ja, aber gendern in irgendwelchen beschissenen Social-Media-Posts soll wahre Wunder wirken. Liebe Arbeitnehmervertretung. Was heißt denn deutlich angestiegen? Meine, das kann ich dir nicht genau sagen, habe ich nicht nachgeguckt. Sollte nicht unbedingt. Weil es mehr Arbeitslose gibt, soll jetzt einfach jedem ohne Fragen Geld gegeben werden, richtig? Und jeder darf selber aussuchen, ob er bei einer großen Familie durchaus stattlichen Staatsleistungen leben kann oder ob er lieber arbeiten geht. Verstehe ich jetzt nicht ganz so, aber ja, ein bisschen läuft es darauf hinaus schon. 76,2% der Bürgergeldempfänger in Hessen haben Migrationshintergrund. Diese Zahl zeigt mir immer wieder, wo das Schiff hinfährt. Und ich finde es nicht richtig, dass die deutschen Nettozahler halt, ich meine, dass die für die deutschen Arbeitslosen einen solidarischen Ausgleich schaffen, das bringt der Kapitalismus mit sich, dass es Arbeitslose gibt und so weiter und so fort, aber dass wir aus dem gleichen Topf halt massenweise Menschen bezahlen, die weder Lust haben offensichtlich noch die Fähigkeiten noch vielleicht im Zweifel sogar eine Aufenthaltsgenehmigung, verstehe ich nicht. Ja, hier ist ein Christian Kott, der darüber berichtet, wie das mit den mit dieser letzten Generation und den Blockaden und so läuft von den Gerichten und ist einigermaßen angepisst scheinbar, beziehungsweise auch ja, bis so hin zu schockiert, wie das dann läuft, und meint immer, da verteidige ich Justiz und Rechtsstaat gegen exzessive Kritik. Bei letzte Generation gebe ich meinen Widerstand aber nun auf, organisiertes Justizversagen und dann eben der Thread. Die Gesetze sind da, aber sie werden komischerweise nicht oder nur mit oder nur mit nicht mehr, da muss ich gucken, am X, nicht mehr vertretbare Handbremse angewendet. Seit Ewigkeiten prüfen zwei Staatsanwaltschaften, was offensichtlich ist, dass eben letzte Generation eine kriminelle Vereinigung ist. Ergebnis keins. Manche der Haupttäter begehen im Tagestakt Straftaten, haben 10 Verurteilungen und mehr, aber keine Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr, obwohl die ersten Verurteilungen schon 2 Jahre alt sind, sitzt kein einziger Klimaterrorist in Verbüßungshaft. Keiner. Bis heute ist es unproblematisch möglich, in der Klebemafia Geld zu spenden, ohne dass Zuwendungen, die nur für Straftaten verwendet werden, abgeschöpft werden. Man stelle sich vor, was passieren würde, wenn ich Spenden dafür sammeln würde, Omas im Stadtpark zu überfallen. Könnte ich das 2,5 Jahre lang in Ruhe tun? Ja, so kann man es wohl vergleichen. Über die Motive kann man ja weiter spekulieren, aber es lässt sich leider nicht mehr leugnen, dass hier etwas stinkt, und zwar gewaltig. Eine derartige Protektion von Kriminalität ist es kein Zufall, auch wenn ich gerne weiter daran glauben würde. Einzelne Richter setzten gelegentlich Zeichen mit angemessenen Urteilen, die dann aber für Ewigkeiten in den Instanzen hängen und versickern, damit die Ladung zum Haftantritt am St. Nimmerleinstag erfolgt. Wie gesagt, flächendeckend in Deutschland. In Jahrzehnten juristisch-forensischer Praxis kenne ich nichts Vergleichbares. Demgegenüber werden eigenartigerweise Verfahren gegen Widerstand aus der Bevölkerung medienwirksam, zügig und vor allem mit normaler Härte durchgezogen. Wer erinnert sich an den Prozess gegen den Lkw-Fahrer, der in Hamburg versuchte, an den Terrorkids vorbeizufahren und dabei einen mit der Stoßstange berührte? Die Revanche der Justiz war gnadenlos. Der berufliche Existenz vernichtet, hat nur wenige Monate gedauert. Die Klimakleber, die ihn schikaniert haben, sind bis heute nicht bestraft. Genauso erging es jedem, der gegen die Alltagsschikane die Hand ausrutschte, Zügige Aburteilung, harte, aber natürlich angemessene Strafen, nur die Terrorgruppe bleibt vollständig unbehelligt. Ja, das finde ich jetzt zwar ein bisschen übertrieben, dass er immer wieder Terrorgruppe sagt, aber man weiß ja, was gemeint ist. Jeder Richter weiß, dass Geldstrafen von der Sekte übernommen werden. Sie bringen also nichts. Die Wohlstandsplagen sind auf kein Einkommen angewiesen. Sie leben vom Bürgergeld oder von Papas Bankkonto. Die Kriminellen kündigen noch während des Verfahrens dreist an, gleich morgen weitermachen zu wollen. Ein besonders durchgeknallter Apokalyptiker klebte sich im Gerichtssaal seiner eigenen Strafverhandlung an den Tisch vor der Anklagebank fest. In jeder anderen Konstellation hätte es hier längst Haftstrafen gehagelt. Einmal zur Bewährung ausgesetzt, dann Abfahrt. Also da ist nichts mehr geworden mit Verurteilung. In mehreren Fällen hätten sich Schuldfähigkeitsgutachten aufgedrängt, weil schon ein gesunder Menschenverstand bei manchen der Gestalten den Verdacht auf eine lockere Schraube aufkommen lässt. Gegebenenfalls würde man in jedem anderen Fall den Täter und die Gesellschaft vor weiteren Straftaten schützen wollen, durch Maßregelvollzug. Aber nicht hier. Ne? Leidtragender des flächendeckenden Totalversagens, vor allem der Staatsanwaltschaften, ist der, der eigentlich von Justiz geschützt werden soll, der rechtstreue Bürger. Völlig egal, wie man zum Thema Klimaschutz steht, dass sich die Bevölkerung auf dem Weg zur Arbeit, während wartend auf den Rettungswagen oder die Feuerwehrfamilien auf den Flughäfen oder die Berufskraftfahrer mit Termindruck diese arroganten Demokratiefeinde so geduldig gefallen lassen, ist schon nicht mehr nachzuvollziehen. Aus dem Ausland kennen wir Bilder von Menschen, die sich gegen den Terror wehren, auch wenn es mir als Jurist schwerfällt, das zu konzidieren. In Anbetracht der organisierten Verweigerung der Justiz, den Menschen gegen die Kriminalität zu helfen, habe ich mehr Verständnis für jeden, der sich wehrt, als für die stille Mehrheit, die es feige und phlegmatisch über sich ergehen lässt. Eine Wende ist nicht in Sicht, weil sich die Bevölkerung das gefallen lässt. Sie lässt sich das auch deshalb gefallen, weil öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Qualitätsmedien in kaum verhohlener Sympathie die Berufsverbrecher als Aktivisten verharmlosen und jeden unsouveränen Autofahrer als gefährlichen Irren und tickende Zeitbombe darstellen, der schon sehen wird, was er davon hat. Mal sehen, was sich die Sekte als nächstes einfallen lässt, um Aufmerksamkeit und Spendeneingänge hochzuhalten, die wirtschaftlichen Millionenschäden, die tausenden Stunden, die hart arbeitenden Bürger im Stau oder in Flughafenhallen verschwenden dürfen. All das ist überarbeiteten Staatsanwälten, die übrigens viel Zeit haben, um dich vor Gericht zu zerren, wenn du dir in sozialen Medien mal etwas Luft machst. Völlig egal, sie lachen über dich, leben ausgezeichnet von deinen Steuern und machen um 15.30 Uhr Feierabend. Stand jetzt sind es fast 3 Jahre, in denen die Klimaspinner mit ihren Hungerstreiks vor dem Reichstagsgebäude angefangen haben. Echt, die sind da immer noch. 3 Jahre des totalen Justizversagens vor einem Phänomen, das überhaupt nicht neu ist. Neu ist nur, dass man die Verbrecher einfach gewähren lässt. Und wie lange willst du sie noch gewähren lassen? Fragt er. Ja, weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich dagegen machen soll. Ja, kann man nichts machen. Aber es ist natürlich eine Unverschämtheit. Ne? Also kann man nur gegen anreden halt im Endeffekt, ne? So wie er das ja hier auch ja, macht. Ja, das bekannt machen einigermaßen. Ne? Ja. Also. Weil das andere, das kennen wir ja, das ist ja dieser Trick mit The real action is your opponent's reaction. Von dem Beautiful Trouble von der Webseite da. Also ja. Und übersetzt quasi von ein bisschen weiter gedacht von dem Roots for Radicals. Das ist ja halt so eine Masche. Ja, ich fand es auf jeden Fall ganz gut, mal in der Beziehung hier in dem Thema mal ein bisschen auf den aktuellen Stand gebracht zu werden. Und ja, sieht man, ne, das ist irgendwie, die können blockieren, was sie wollen. Offensichtlich gibt es da Protektionismus oder so. Beschützer, Engelchen, die um die letzte Generation drumherum fliegen oder so. Ja, starkes Stück. Ja, ich fand das jetzt nicht so richtig konkret, aber ich kann auch sagen, das vom Gefühl her auf jeden Fall. Und ich hatte auch schon mal von so einer Klimakleberperson in einer etwas kleineren Runde, jetzt nicht komplett öffentlich, auch schon mal gehört, dass irgendwelche, also ganz stolz erzählt, dass irgendwelche Richter auch schon denen hätten quasi Tipps gegeben, wie sie es verkaufen könnten, den Kram, den sie machen. Ja. Kann ich mir vorstellen. Der Drogeriekönig Müller, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, also bei uns gibt es so einen Müller auch, der hat auf jeden Fall ganz schön viel Geld eingesammelt und war ganz schön reich und hat da ein paar Leute kennengelernt hier, die da ausgeblurrt sind in dem Bild. Und die haben sich so toll und so gut verstanden, dass er die dann praktisch irgendwie so zu Adoptivkindern erklärt hat und hat denen irgendwie versprochen, eine Erbschaft versprochen oder so. Nee, Erbschaft irgendwie nicht, die war angeblich ausgenommen, sondern irgendwie ein paar hunderttausend Euro irgendwie regelmäßig als Schenkung, ja. Ja, aber bei denen das dann irgendwie nicht gereicht oder so. Und außerdem haben sie sich dann überhaupt angefangen, über Geld zu streiten. Welch Wunder auch, ne? Und jetzt stehen sie vor Gericht. Und diese Adoptivkinder, die sich so fühlen und so, offiziell haben sie das, glaube ich, nicht gemacht. Die gehen da leer aus, weil sie einfach auch keinerlei rechtliche Handhabe haben. Wieso denn? So ein blödes Versprechen. Ich meine, Wenn man sich dann streitet, ist das eben wieder weg. Das finde ich irgendwie ganz normal. Keine Ahnung. Wenn der dir das gegeben hat, die 100.000, und du hast die dann, ja, und der will die dann zurückhaben, das ist was anderes, ja. Aber wenn du die nicht bekommen hast und dann hast du dich rumgestritten und dann hast du eben gesagt, du kriegst sie nicht, du musst halt nach Hause gehen. Und so genau so ist das Urteil auch gefallen, ja. Sie glauben, das wäre unhaltbar und würden das nochmal, wollen das nochmal anfechten. Mal gucken, ob wir das dann nochmal hören, nochmal so, wenn das dann am Ende in der letzten Instanz nicht entschieden wird. Ja, und irgendwie sollen die wohl, soll es wohl auch geheißen haben, die wären alt genug gewesen, um sich auf den Deal irgendwie einzulassen. Also ganz habe ich das noch nicht verstanden, weil die ihm auch irgendwie vorwerfen, er hätte sie irgendwie benutzt für irgendwas. Also. Ja, als Freunde. Also er hat die ganze Zeit irgendwie gesagt, dass ihr habt das nur als Freundschaft verstanden, das war nur freundschaftlich und so. Ja, ja. Ja, und einmal noch zu Robert Habeck und seiner neuen Kraftwerkstrategie, wo hier von Inside Digital behauptet wird, dass ein wesentliches Detail dabei vergessen oder übersehen worden wäre, obwohl ich unbedingt glaube, dass es übersehen wurde, sondern dass das vielleicht einfach absichtlich nicht so ausgearbeitet wurde, weil das nämlich Geld kostet. Und das ist eben die Versorgung der Kohlekraftwerke. Ja, als Reserve, wie macht man das als Reserve? Wie will man die vorhalten? Wie will man das bezahlen? Wie will man das vergüten? Wie teuer darf das werden? Beziehungsweise, was für Gewinne machen die Firmen dann auch noch dabei? Und wenn sie keine Gewinne mehr machen dabei, warum sollten sie das machen wollen? Oder warum sollten sie dann, oder wovon sollen sie dann investieren? Und so, das ist hier die Frage. Das ist praktisch das, was sie eben mit den Windrädern immer gemacht haben, dass sie da auch die fiktiven Stunden und den fiktiven Strom bezahlt haben. Das möchten sie mit den Kohlekraftwerken natürlich nicht machen. Aber dann lohnen die sich nicht mehr und dann tut es eben keiner. Das ist so, das ist so die Kehrseite von billiger Energie. Dann kommt nämlich dann nichts mehr bei rum und dann macht es eben keiner. Ne? Und dann ist keine Energie mehr da. Peng. So. Also das ist so richtig, meiner Meinung nach, was der Inside Digital hier so darstellt. Ja, ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen offizieller nochmal zum Thema wird, aber diese ganze Vorhaltung von Ersatz- und Reservekraftwerken und so, das ist irgendwie eh noch auch rein vom Vorgang her schon komisch. Ich meine, wer soll sich denn da monatelang hinstellen, wenn keine Arbeit haben und plötzlich wieder wie von jetzt auf gleich mitten im Geschäft sein und alles genauso noch so gut beherrschen wie vor Monaten oder so. Also es ist ja auch so ein Ding der, wie soll man sagen, der Übung, dass man immer im Job ist und dann eben professioneller wird dadurch. Und wenn die dann immer nur auf Reserve stehen, ja, ist das vielleicht auch ein bisschen dilettantischer oder so. Ein Beispiel für Probleme, die entstehen können eben dabei. Mit der Entwicklung des Grundlasthuhns wird das alles in Ordnung kommen. Das gibt es, das macht dann Back, Back, Back und dann hast du ein Energieei gelegt. Das. Kennst du das nicht mehr? Das hat doch die Baerbock irgendwann mal. Ich glaube, die Baerbock oder war es die Göringer Katze? Nee, es war Baerbock. Und sie hat gemeint, hat, dass die Hühner im Gefrierschrank doch kalt sind. Und sie können dann das wieder ins Netz einspeisen. Irgendwie wenn man Energie nicht aufbaut, dann. Wenn man nicht minus 18, sondern minus 16 macht, dann ja, ist klar. Das spart man ganz viel Energie. Ne? Genau, die kann man dann für was anderes benutzen. Reines Grundlasthuhn. Reines Grundlasthuhn, Ingo. Die ja, sie haben ja auch gesagt, sie wollen jetzt erstmal die Effizienz verbessern überall und dann weiter den Ausbau fördern. Was das bedeutet, ja, Effizienz verbessern. Wahrscheinlich glaub, sowas wie Wärmepumpen einbauen oder so. Ich glaube, der Bart Cissé hat das auf Twitter gesagt, die drei schrecklichsten Worte in der deutschen Sprache, Robert Habeck plant. Ja, ja. Das Gefühl habe ich halt auch. Ja, er hat ja selber gesagt, die Chance, dass das funktioniert, liegt bei 50-50. Mir ist das zu wenig. Ich sag mal, mir ist das zu wenig einfach. Bei Atomkraft weiß ich, dass das funktioniert. Die Chance, dass das nicht funktioniert, liegt bei 1 zu 1 Million oder so. Wir sind kein fucking Roulette-Spiel, Robert. Ja, wo du auf schwarz oder rot setzt und dann mal abwartest, was die Kugel sagt. Ja, Leute, scheiße. Ja, da, doch rot gefallen. Ja, tut mir leid. Vielleicht essen eure Nachbarn. Wir wollen hier aber auch all in. Die ganze Kohle auch da rein. Ne? Auf 50-50. Alles auf schwarz. Ist doch kein 50-50. Die wissen doch genau, was hinten rauskommt. Die sind doch Experten. Er hat das gesagt. Er hat gesagt 50-50. Und dann steht dieser Habeck vor meiner Tür und sagt, er will 3,50 von mir. Verdammt nochmal, habe ich gesagt. Hau ab, Habeck. Ich habe ihm einen Dollar gegeben. Sie hat ihm einen Dollar gegeben. Ja, so läuft das halt. Ja. Ich kann euch nur empfehlen, in den Wald zu gehen. Ich befürchte ja, dass der Heinz so ein Recht hat mit seiner Prognose, dass er irgendwie doch noch hier schief läuft hier. Wenn dann so eine Geldverschwendung dann nebenbei läuft, dann ist das ein bisschen. Das provoziert so leicht einen Würgereiz irgendwie, ne? Oder? Ah! Ja, vor allem halt mit den Bildern aus England auch immer im Hinterkopf und der Ansage vom Iran, dass sie jetzt vielleicht doch heute oder morgen Nacht noch den Dritten Weltkrieg vom Zaun brechen wollen. Und all dem ist halt gerade wieder so richtig. Wenn die Iraner aber das Problem, dass die Gesicht wahren müssen oder sowas, ne? Jetzt nach dem Angriff müssen irgendwas Gegenangriffmäßiges machen. Ja, noch gar kein Gesicht mehr. Bei den Amis haben sie sich ja darauf eingelassen, dass sie da so ein leeres Schiff wegschießen oder so, ne? Kann ich mich erinnern. Ist das so? Ich habe auch schon den Take gelesen, dass die Iraner ja eigentlich Zionisten sind und dann schießen sie eine Rakete irgendwo hin, wo sie das vorher mit Israel abgesprochen haben und dann. Also es ist so irre und so menschenverachtend, was du zu dem Thema zu lesen bekommst auf Twitter. Es ist wirklich grauenhaft. Ich verliere den Faden. Jeder will irgendwen umbringen und auslöschen. Und warum? Warum? Lass das doch einfach. Nur falls gibt es dann ein Weltuntergangs-Special von den Weltraumaffen. Wenn die Streaming-Dienste in dem Fall noch funktionieren, sind wir zur Stelle, um live für euch zu moderieren, wie aus dem Restaurant am Ende des Universums. Wenn die Kleinstadterei jetzt wieder eingeführt ist, dann müssen wir gucken, ob die Internets denn noch zusammenpassen. Oha, ja, die wird schwierig. Noch, die überhaupt noch vernetzt sind miteinander, wer weiß. Wir müssen uns dann alle hier so Starlink-Antennen holen irgendwann, damit wir unabhängig von der deutschen Internet-Mafia irgendwie. Die Frage ist, wie heißen dann die Gegenden? Kuppler oder so. Ja, gute Frage. Gute Frage. Ich bin dafür, dass NRW sich Niederlande anschließt. Ich bin dafür, dass sich Hannover England anschließt. Ja, ist das nicht schon so? Also eigentlich habe ich ja überlegt, vielleicht in die Niederlande auszuwandern. Könntet ihr das mit dem Anschließen vielleicht einfach lassen? Sonst habe ich da die ganzen Leute aus Köln und was weiß ich, worum hängen. Ich will da die Ohr wieder. Ja gut, du kannst ja nach Luxemburg flüchten oder sowas. Ach, wie liegt denn da? Das ist so klein. Zu den Luxusbüchern. Eingeengt. Alles voller Banken. Achso, das ist in Frankfurt auch, ne? Ja. Ich war in Frankfurt. 35 Minuten um den Hauptbahnhof. Braucht kein Mensch, so viel kann ich sagen. Irgendwo da muss unterirdisch irgendwo die Quelle der Tallahorst sein. Da werden sie gemacht. Da werden sie gestanzt und dann werden sie in den Bahnhof entlassen. Ja, das kann sein. Alter Schwede, ey. Das war schon früher kein angenehmer Ort, aber inzwischen. Also dieser Ort, wo du deine Brieftasche reflexhaft in deine vordere Hosentasche tust. Und nicht mehr in der Arschtasche trägst. Ja, das ist richtig. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man unter vier Menschen ist. Jo. Menschen. Menschen. Menschen wie du und ich. Und Taschendieben, natürlich. Die einfach Menschen nur Miete pro Kopf und Knicklicht lesen wollten. Oder auf thatsafespace.net gehen oder das Mammon-Magazin abonnieren, weil sie gehört haben, dass es sehr gut ist. Ich spiele nochmal Just the Gigolo. Donnerstag, ich weiß nicht, Mammon, du warst noch nicht dabei, aber für Donnerstag müssen wir, glaube ich, leider absagen. Also wir machen mal eine Pause in unseren Sonderstreams, aber der Keller ist noch voll mit Republika, das geht dann weiter. Ich frage mich, ob die das noch verdient haben oder ob die was anderes gucken sollten. Ja, ich habe auch noch ich habe auch noch 13 Fragen, was ganz besonders schlimm war. Das könnten wir auch irgendwann noch mal gucken. Ich bin zu jeder Schandtat bereit. Sag Bescheid. Ja, aber erst wieder in einer Woche dann. Alles klar. Und natürlich nächsten Sonntag.